Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Da kann man nicht beliebig einlegen. Jetzt muss man immer diese Nachhaltigkeit berücksichtigen, aus dem wir für Ersteres für Wind und Sonne zum Beispiel den Begriff generativ bei uns intern verwendet und versuchen, den zu prägen. Und für das, was nachwächst, was man nachhaltig nutzen muss, verwenden wir dieses regenerativ, weil sich's eben regeneriert. Ja, das ist doch ganz okay. Ich kann das gar nicht kritisieren, wobei die Mensch raus ja klare Alternativen brauchen und da unterscheidet man schon zwischen den fossilen Energien und den regenerativen. Fossilen, das sind die über Jahrmillionen im Boden eingelagert wurden und wo wir jetzt das ganze CO2 in die Luft pusten. Das ist sicherlich ein Riesenproblem, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie stark Länder wie China oder Indien wachsen. In China geht jede Woche ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb. Das ist eine klimapolitisch sehr schwierige Entwicklung. Und was die Äcker angeht, das stimmt, da haben wir eben auch Nutzungskonkurrenzen, weil wir nicht beliebig viel Biomasse produzieren können. Die Erde gibt nicht beliebig viel her und da muss man entscheiden, macht man eben Hackschnitzel und Holzpellets daraus, macht man Biogas daraus oder Biotreibstoffe, nimmt man es für andere Zwecke. Und manchmal gibt es dann auch Konkurrenzen, zum Beispiel, wenn das Heu für die Pferde teurer wird, weil so viel Grünland umgebrochen wird in Ackerland, um interessante Spritpflanzen und Ähnliches zu produzieren. Ja, in den letzten Monaten hat sich ja einiges getan in dem ganzen Themenkomplex Energiewende. Ich habe es leider noch nicht geschafft, den aktuellen Report, den Sie gestern vorgestellt haben, zu lesen. Da bin ich vielleicht ein Drittel oder sowas reingekommen bisher in den Text. Das große Problem bei der Energiewende ist ja, wir müssen ja versuchen, einen Spagat hinzubekommen. Einerseits zwischen bezahlbar, andererseits zwischen Umbau so schnell wie möglich und halt dabei auch noch Widerstände überwinden, die halt aus der existierenden Struktur kommt, weil ja sehr viel im Markt sich verschieben wird dadurch, dass wir den Umbau machen. Wie sehen Sie denn da die Chancen, das Ganze zu beschleunigen, die Widerstände abzubauen, gegen die wir da momentan arbeiten müssen? Ja, Widerstände gibt es überall, weil in der Energiepolitik eben viele Interessen unterwegs sind, auch im Ökobereich, aber auch im Bereich der konventionellen Energien. Es wird viel Geld damit verdient und dadurch möchte jeder natürlich in seinem Sinne die Dinge beeinflussen. Für mich ist die Sache ganz einfach. Ich halte es für richtig, dass wir die Energiewende machen, erstens. Zweitens glaube ich, dass wir viel besser koordinieren müssen. Wir werden nicht ohne höhere Kosten auskommen, weil wir ja ein altes Energiesystem haben, das wir noch eine Zeit lang brauchen und gleichzeitig ein neues aufbauen müssen. Das geht nicht ohne Kosten, aber langfristig müssen wir und mittelfristig müssen wir die Kosten im Griff behalten. Und deshalb habe ich zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir die Photovoltaikförderung so reformiert haben, dass es in Zukunft immer weniger Einspeisevergütung gibt. Und das trägt dazu bei, dass diese neue Technik marktfähig wird. Eine Sache, die mir immer wieder etwas aufstößt bei der ganzen Energiewende, ist der Zeithorizont, der genannt wird. Es wird typischerweise von 2050 gesprochen, dass bis dahin wir eine mehr oder weniger halbwegs von den fossilen Brennstoffen befreite Wirtschaft haben werden. Ich habe damit einerseits das Problem, dass ich mir sage, die heutzutage aktiven Entscheider werden zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr im Amt sein. Und das hat natürlich zur Folge, dass der Enthusiasmus bei der Umsetzung teilweise nicht so wahnsinnig hoch ist. Andererseits, wenn ich mir die Zahlen bei den Zuwachs angucke, dann haben wir von 2011 nach 2012 gute 4% im Strombereich mehr an regenerativen Energien drin. Ist es nicht eventuell möglich, diese Entwicklung zu beschleunigen und ein Ziel vielleicht für 2030 anzusetzen, dass wir 100% bei nachhaltigem Strom sind? Ja, das ist technisch überhaupt kein Problem, die Entwicklung zu beschleunigen. Sie geht ja im Augenblick auch sehr schnell. Der Punkt ist nur, man muss wissen, dann fallen auch die ganzen Kosten, die für die Energiewende zu bezahlen sind und die wir auf 40 Jahre kalkuliert haben, die fallen dann innerhalb von 20 Jahren an. Das heißt, man muss dann sehr viel mehr Geld in kürzerer Zeit bezahlen und dann geht die Verteilungsdebatte los. Wer soll es bezahlen? Der private Stromkunde? Soll man die Ärmeren entlasten? Da muss man den Mittelstand und die Mittelschicht stärker belasten. Die wollen das aber auch nicht. Dann geht es zu Lasten der Arbeitsplätze. Das ist auch blöd für die arbeitslos werden. Also wir haben ja im Herbst eine sehr hohe Steigerung der erneuerbaren Energienumlage gehabt und das ist etwas, was wir uns sicherlich nicht jedes Jahr leisten können. Bei der Umlage ist ja das Problem, dass ein erheblicher Teil davon gar nicht direkt durch die Umstellung auf regenerative Energieversorgung entsteht, sondern dadurch entsteht, dass halt teilweise andere Sachen wie die Vermarktungskosten für regenerative Energien, was wohl ein Konzept ist, was nicht so toll funktioniert ist, darüber umgelegt werden. Und ein ganz großer Brocken, dass halt sehr, sehr viele Unternehmen und andere Institutionen halt davon befreit sind, weil die teilweise, muss man ja sagen, angeblich im internationalen Wettbewerb stehen und sich das nicht leisten können. Ja, das stimmt. Die Umlage, die finanziert so ziemlich alles, was mit den erneuerbaren Energien zu tun hat, außer den Netzausbau. Sie ist derzeit 5,37 Cent pro Kilowattstunde und hat verschiedene Ursachen. Eine ist beispielsweise, dass wir tatsächlich und einigen Unternehmen Entlastung gewähren, weil wir die Arbeitsplätze in Deutschland halten wollen, zum Beispiel Aluminiumgießereien, Stahlhütten, viele Rohstoffbetriebe, die sehr viel Strom verbrauchen, 30% an den Gesamtkosten. Und wenn die das alles zahlen müssten, dann wären die Arbeitsplätze schnell weg, weil sie ihre Sachen nicht mehr verkaufen können. Es gibt sicherlich auch Missbrauch oder ungerechtfertigte Fälle. Deshalb habe ich gesagt, ich überprüfe das alles, mache das auch transparent. Das werden wir dann im nächsten Jahr die Ergebnisse ins Internet stellen und dann kann das jeder sehen und diskutieren. Aber selbst wenn man die ganzen Entlastungen für die Arbeitsplätze, die wir haben, abziehen würde, das sind 1,5 Cent, und dann wäre die EEG-Umlage trotzdem noch in diesem Herbst gestiegen. Und das zeigt, dass einfach dieser wahnsinnig schnelle Ausbau auch seinen Preis hat. Beispiel, wenn jemand ein Solardach sich baut oder ein Windrad baut, dann bekommt er eine Subventionszusage für 20 Jahre. Und wenn nun dauernd neue Zusagen gemacht werden, ohne dass die alten Verträge schon ausgelaufen sind, dann müssen halt eben in kurzer Zeit sehr hohe Kosten geschultert werden. Vor allen Dingen dann, wenn auch noch der Börsenstrompreis billiger wird. Und dann müssen die Differenzkosten, heißt das, die werden dann automatisch höher. Und genau das ist in diesem Jahr passiert. Und das war für den Minister, also für mich, nicht so ganz einfach, diese Preiserhöhung zu erklären, weil auch viele Menschen, die eigentlich für die Energiewende sind, dann plötzlich sagen, naja, so hatten wir uns das doch nicht vorgestellt. Also das ist definitiv ein Job, um den ich Sie überhaupt nicht beneide an der Stelle, weil die unterschiedlichsten Interessen in irgendeiner Form da unter einen Hut zu bekommen, ist mit Sicherheit nicht einfach. Für mich stellt sich da wirklich die Frage, wie viel von diesen Befreiungen sind tatsächlich gerechtfertigt, weil so wahnsinnig viele wirklich energieintensive Unternehmen haben wir ja nicht in Deutschland. Diese Technologie ist ja zum großen Teil schon vorher abgewandert. Die andere Frage dabei ist halt, was die, wie Sie sagten, immer dazukommenden neuen Verträge betrifft, ob man da nicht einen Mechanismus finden kann, der relativ überschaubar automatisch diese Vergütung anpasst, abhängig davon, wie sich die Bestehungspreise für neue Anlagen und der Strommarkt insgesamt entwickeln. Also über die Reform reden wir in der Tat. Mir steckt zum Beispiel quer im Hals, dass wir das Problem haben, dass wir eine Schwelle haben. Also nur wenn man sehr viel Strom verbraucht, dann bekommt man die Entlastung. Das kann aber dann dazu führen, dass ein Unternehmen, was Strom einspart und mit weniger Strom die gleiche Produktion ermöglicht, dass das Unternehmen dann die Entlastungswirkung verliert und am Ende mehr bezahlen muss. Das ist kontraproduktiv. Deshalb müssen wir uns das alles nochmal ansehen. Aber es wird im Einzelnen ganz schwierig sein, weil es in vielen Fällen eben auch gute Argumente gibt, warum die Entlastung notwendig ist. Wir haben im letzten Jahr das Gesetz geändert, da war ich noch nicht Minister, da haben wir den Kreis der Berechtigten ausgeweitet, zahlenmäßig sehr stark, aber das betrifft insgesamt nur etwa 20% der Entlastung. 80%, das ist schon entschieden worden, als damals noch Jürgen Trittin Umweltminister war und Gerhard Schröder Bundeskanzler. Wir haben das von der CDU unterstützt seinerzeit, weil es wirklich große Unternehmen sind, insgesamt nicht mehr als 200 oder 300, die aber zusammen 23% des Stroms in Deutschland verbrauchen. So, jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von unserem umweltpolitischen Sprecher in NRW, Dave Kay. Entschuldigung, nicht Umwelt, sondern Energie. Umwelt macht der Hallo, ich verstehe euch gerade gar nicht. Ihr seid ganz verzerrt. Ja, der ist sehr schlecht. Oder Dave, kannst du vielleicht... Jetzt geht's besser. Ja, das lag aber an ihm. Dave, sag nochmal was. Man kann dich leider kaum verstehen. Ja, ich check das und komm wieder. Okay, Entschuldigung, die Störung. Er checkt das und komm wieder. Das ist manchmal super. So wie im Ersten Weltkrieg, so bei den ersten Telefonen. So, man dreht an der... Dann hake ich gleich nochmal nach bei der Befreiung. Mir ist natürlich klar, ich bin selber Unternehmer. Mir fallen auch immer jede Menge gute Gründe ein, weshalb ich irgendetwas gerne nicht bezahlen würde. Die Frage ist natürlich, wie das gesamtwirtschaftlich für alle dann nachher aussieht und was einfach für unsere zukünftige Entwicklung gut wäre. Und da ist halt wirklich die Sache, so wie Sie sagten, wir müssen wirklich schauen, welche Unternehmen fallen da tatsächlich rein. Eventuell wäre es auch sinnvoll, da ebenfalls eine Gleitlösung zu machen, dass also nicht eine harte Schwelle ist, ab der die Befreiung greift, sondern dass man irgend sowas in der Art von einem Mengenrabatt oder wie auch immer macht. Aber auf jeden Fall nicht etwas, was Verschwendung halt noch extra befördert, weil das ist ja definitiv kontraproduktiv. Das bringt mich direkt zu dem nächsten Themenkomplex, nämlich die Frage des Lastabwurfs bzw. der Flexibilisierung des Verbrauches. Da war ja in den letzten Wochen schon zu hören davon, dass das Kabinett momentan dabei ist, darüber zu sprechen, über Konzepte dazu. Wie kann man es den Unternehmen, den Großverbrauchern schmackhaft machen, ihren Verbrauch zu flexibilisieren? Da würde mich mal interessieren, ist da schon ein Zwischenstand vorhanden? Ja, da muss man unterscheiden zwischen kurzfristigen Maßnahmen. Da haben wir ein Ergebnis, und zwar ist es möglich, dass große Verbraucher wie Kühlhäuser oder auch Alugießereien, die den Strom nicht immer brauchen, sondern auch stundenlang ohne Strom auskommen können, die können zu bestimmten Zeiten abgeschaltet werden, wenn nämlich zu wenig Strom da ist, weil andere Verbraucher viel Strom nachmachen oder weil die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Dafür bekommen die eine Vergütung und dann bekommen sie anschließend wieder Strom, wenn wieder genug vorhanden ist. Da sind wir dabei, Erfahrungen zu sammeln, und das geht ganz gut. Was wir aber auch brauchen, ist ein Lastmanagement, so nennt man das, was langfristig wirkt und was zum Beispiel dazu führt, dass vor allen Dingen dann produziert wird, wenn genügend Strom vorhanden ist. Es gibt Unternehmen, die produzieren zum Beispiel das Jahr über zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Feuerwerkskörper beispielsweise, die müssen an Silvester fertig sein. Aber ob man die nun im Sommer oder im Winter produziert, ist eher zweitrangig. Weihnachtsschmuck ist auch so ein Beispiel. Oder ich war letztens in einem großen Recyclingunternehmen. Die sammeln den ganzen Sommer über Gips aus Rauchgasentschwefelungsanlagen, um dann im Winter Gipsplatten zu machen für die Heimwerkermärkte. Die könnte natürlich auch dann, wenn der Strom reichlich da ist, im Sommer, wenn die Sonne scheint und der Wind ordentlich weht, dann könnten die natürlich auch die Platten machen, und dann bräuchten sie in ihren Hallen nicht den Gips, sondern die fertigen Platten zu lagern. Da gibt es viele, viele Überlegungen, und dazu brauchen wir ein viel intelligenteres Stromnetz, als wir es heute haben. Wir nennen das Smart Grid und Smart Metering, also schlaue Netze und schlaue Zähler, wo der Kunde dann weiß, aha, jetzt ist der Strom besonders günstig, weil reichlich vorhanden, und dann lohnt es sich, ihn zu verbrauchen, und zu anderen Zeiten lohnt es sich eher nicht. Gut, wir haben jetzt noch den Bernd, der würde jetzt ganz gerne nochmal was Grundsätzliches sagen, und da möchte ich ihm jetzt die Gelegenheit dazu geben, bitte. Ja, also wir haben ja, denke ich, viele Interessierte auch außerhalb der Piratenpartei, die letztendlich die allgemeinen Beschlüsse und Ausrichtungen der Piratenpartei gar nicht kennen. Und bevor wir jetzt in eine Diskussion vertiefend einsteigen, die ja durchaus von starker Fachexpertise geprägt ist, würde ich mir einmal an dieser Stelle kurz erlauben, mal kurz in groben Zügen darzustellen, wofür die Piratenpartei eigentlich steht in ihren umwelt- und energiepolitischen Ansätzen. Sie hat ja in Bochum Beschlüsse getroffen, die ich jetzt mal im Folgenden ganz kurz darstellen möchte und auch eine kleine Korrektur beifügen möchte. Also Energie soll aus unserer Sicht zukünftig preisgünstig, umweltfreundlich und eine hohe Lebensqualität sichern. Und insofern würde ich ungern nur über Unternehmen sprechen, sondern letztendlich auch über die vielen Verbraucher, die vielen Menschen in diesem Land, die letztendlich von der Energiewende und deren Anforderungen auch betroffen sind. Vielleicht, Herr Minister, können Sie hierzu auch nochmal Stellung nehmen. Wir sollten den Fokus nicht zu sehr auf Unternehmen richten, was die finanzielle Belastung angeht schon. Aber letztendlich wollen Menschen Strom und Wärme auch in ihren Wohnungen haben, und das auch zu Konditionen und mit Herkunftsstoffen, die nicht fossile Brennstoffe sind und die nicht aus Atomkraft resultieren. Denn hierfür stehen die Piraten nämlich auch. Die Piraten wollen Wind, Sonnen- und Wasserkraft und Biomasse, das hatten wir heute schon gesagt, als Energiequellen der Zukunft nutzen. Und Sie wollen, vielleicht können Sie auch noch etwas dazu sagen, Herr Minister, für eine dezentrale Energieerzeugung stehen. Und die halten wir auch für zielführender. Wir glauben, dass dezentrale Energieerzeugung durchaus auch kombiniert werden kann zu übergreifenden Verbundlösungen. Vielleicht können Sie dazu auch etwas sagen, weil man den Eindruck in Deutschland immer gewinnt, es geht immer nur um große zentrale Lösungen. Wie steht denn das die Bundesregierung, das Bundesumweltministerium und Sie, wie stehen Sie denn zur dezentralen Energieerzeugung? Und wie stehen Sie darauf bezogen auch zur Speicherung von Energie? Denn Piraten wollen nicht nur über Energieerzeugung sprechen, sie wollen auch die Speichermöglichkeiten von Energien erhöhen und auch kombinieren mit intelligenten Systemen. Das Stichwort ist hier, glaube ich, Smart Grid, wenn ich das als Kriminologe richtig gesagt habe, falsch gesagt habe. Aber darüber wäre auch noch mal kurz zu sprechen. Wir lehnen im Übrigen Fracking ab. Das möchte ich hier deutlich sagen. Und wir haben auch bald eine Wahl und es gibt ein Lager in Gorleben. Und wir würden uns wünschen, dass das als langfristige Lösung nicht vorgesehen wird, sondern dass man vielleicht auch nach bundesweiten neuen Lösungen suchen kann, wobei dann die Verursacher, die diesen Atome erzeugt haben, letztendlich auch für die Kosten einer Endlagerung aufkommen müssen. Und vielleicht können Sie dazu auch noch ein kurzes Statement abgeben. Ich will das auch gleich beenden. Die Piratenpartei hat sich in Bochum letztendlich auch für eine konsequente Klimaschutzgesetzgebung ausgesprochen und wir sehen den Zertifikatehandel, man sieht es an der Deutschen Bank in diesen Tagen, als wirkungslos, manchmal auch mit strafbarem Handeln versehen und glauben nicht an eine Zukunft dieser Lösung und dieses Verfahrens. Und zu guter Letzt stehen wir für ein neues Umweltgesetz hoch, das wir gerne vorsehen wollen und für die Abschaffung des Bergrechts. Wir haben uns auch geäußert zur Wasserwirtschaft und zu anderen Themen. Ich will es aber nicht zu weit ausgreifen, aber vielleicht für diejenigen, die die Piratenpartei nicht kennen, heute aber zuhören, war das mal ein grober Ritt durch die umweltpolitischen Ziele der Piratenpartei und vielleicht können wir die Diskussion auch ein bisschen stärker daran ausrichten. Ich hatte die Stichpunkte genannt. Wie stehen Sie zur dezentralen Energieerzeugung? Was halten Sie von dezentrale Energiespeicherung, Verbundlösungen, wenn man eine dezentrale Lösung vorsieht. Was halten Sie von solchen Lösungen wie Smart Grid, also intelligente Steuerungs- und Managementsysteme, die letztendlich ein Kernanliegen der Piratenpartei auch nochmal deutlich machen, nämlich, dass man für freie Informationsflüsse so sorgt, dass man letztendlich Datenschutz als wichtigen Parameter auch vorsieht und der letztendlich Informationssysteme so vorsieht, dass Energieeinspeiser, Erzeuger und Speicherer letztendlich bestmöglich sich am Strommarkt auch verhalten können. Aber das wollte ich mal kurz einwerfen, bevor wir zu vertiefend abrücken, um mal kurz den Fokus der Piratenpartei in ihrer Umweltpolitik darzulegen. Vielen Dank. Ja, das ist ja jetzt eine Fragerunde für ungefähr 2 Stunden Antwort. Ich mach's mal ganz schnell. Für die Smart Grids und Smart Meters bin ich ja auch, habe ich vorhin schon gesagt. Das ist ganz entscheidend. Ich glaube im Übrigen, dass wir einen generellen Trend haben, weg von ganz großen Einheiten hin zu kleineren Einheiten. Das war so in der Wirtschaft, wo die riesigen Konzerne immer mehr ersetzt worden sind durch mittelständische Unternehmen, die einfach flexibler am Markt agieren können. Das war so im Bereich der IT, wo eben nicht die großen Riesencomputer entstanden sind, die man noch aus dem Raumschiff Enterprise kennt und die in den frühen Zukunftsromanen waren, sondern viele dezentrale, vernetzte PCs mit ihren Servern. Und es wird in der Energiepolitik auch so sein, dass sich vieles dezentral entwickeln wird. Aber wir werden ganz ohne zentrale Lösungen nicht auskommen. Wir brauchen beides. Wir brauchen dezentrale Lösungen, die müssen aber untereinander verbunden werden. Und zum Beispiel bei der Windenergie sieht man das ganz klar. Es nutzt ja nichts, die Windenergie nur in Bayern zu verbinden, weil es passieren kann, dass in ganz Bayern mal Windflaute ist und dann hat man immer noch Wind auf der Nordsee oder auf der Ostsee, aber die muss dann runtertransportiert werden und dafür braucht man Leitungen, die das gewährleisten können. Das heißt, wir brauchen ganz intelligente Lösungen, die der Staat auch alleine gar nicht planen kann, weil sich einiges durch die örtlichen Initiativen entwickeln wird. Was wir im Bereich der Speicherung haben, da haben wir jetzt 200 Millionen Euro extra für Speicherforschung zur Verfügung gestellt. Da geht es im Prinzip um kurzfristige Speicherung. Also wenn Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, dann ist es heute schon hochinteressant, den Strom gar nicht ins Netz zu bringen, sondern selber zu verbrauchen. Ist aber dann dumm, wenn Sie morgens mit Ihren Kindern und Ihrer Familie aus dem Haus gehen, zur Arbeit, in die Schule, dann scheint die Sonne, dann läuft eigentlich nur der Kühlschrank und die Gefriertruhe und dann kommen Sie abends nach Haus, wollen kochen, wollen am Computer twittern oder Fernsehen schauen und dann ist die Sonne wieder weg. Also müsste man die Sonnenenergie für einen Tag speichern können, in Batterie speichern und dann hätte man fast schon eine Autarkie für die einzelnen Wohnhäuser oder für kleinere mittelständische Unternehmen. Das zweite ist, dass wir im Sommer sehr viel mehr erneuerbare Energien haben als im Winter, weil im November, Dezember die Sonne nicht so viel scheint und im Januar, Februar meist auch nicht und auch der Wind im November zum Beispiel nicht so doll weht. Im August, im Juli haben wir beides, irre viel Sonne, irre viel Wind. Und wenn man dann die Energie speichern könnte für den Winter, wäre das toll. Da gibt es ein Konzept, was erfolgversprechend ist, das nennt sich Power to Gas, also dass man Windstrom und Sonnenstrom in Gas umwandelt. Dann könnte man das Gas speichern und hätte es, wenn es gebraucht wird. Ist aber im Augenblick sehr teuer und würde die Kosten weiter erhöhen und damit bin ich beim nächsten Punkt. Ich glaube, wir müssen die Kosten für alle im Blick behalten, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für private Stromkunden. Aber am Ende muss alles von der Volkswirtschaft insgesamt bezahlt werden, denn es sind volkswirtschaftliche Kosten, die entstehen. Und ganz egal, wie man es verteilt, hat es Folgen. Wenn man sagt, wir belasten vor allen Dingen die Unternehmen, dann fallen möglicherweise Arbeitsplätze weg, die dann jungen Leuten und anderen fehlen. Wenn man sagt, man belastet den privaten, also den privaten Stromkunden, dann hat der weniger Geld, um Waren zu kaufen und zu konsumieren, dann belastet das auch die Wirtschaft. Wenn man sagt, man belastet vor allen Dingen die Reichen, dann ist das sicherlich populär, aber das hat in der Vergangenheit auch nur begrenzt funktioniert. Das heißt, wir brauchen eine vernünftige Verteilung der Lasten, aber wir müssen auch die Last insgesamt reduzieren. Und deshalb bin ich als Umweltminister zum Beispiel gegen neue Subventionen, solange ich die alten nicht im Griff habe. In diesem Jahr haben wir die Solarstromförderung neu organisiert. Da hoffe ich jetzt, dass wir zu einer vernünftigen Entwicklung kommen. Aber es gibt viele, viele Dinge, die mir Sorgen machen. Momentan sehen alle die Windenergie so ein bisschen als Goldgräberfeld, plus 26% Ausbau im ersten Halbjahr. Das ist eine ganze Menge und das muss halt eben auch bezahlt werden. Also Ihre Ausführungen, Herr Minister, passen eigentlich momentan recht gut zu den Piraten. Ich wollte eines ergänzen. Sie haben in Bayern diese Windkraftflaute angeführt. Ich würde da, gerade wenn Sie die Gänzen sprechen wollen, unbedingt in die Diskussion noch einbringen wollen, dass wir da übergreifend denken müssen. Wir tun nämlich in dem Moment, wo wir wirklich zu viel Windkraft haben, gleichzeitig unser Biogas verstromen bei den Landwirten direkt, meistens mit kleinen Motoren, 30% Wirkungsgrad vielleicht und produzieren eigentlich Strom, den wir in dem Moment eigentlich gar nicht brauchen. Da wäre es viel sinnvoller, wir würden den Bauern noch Geld geben dafür, dass sie da in dem Moment keinen Strom produzieren und das Gas in ihrem Speicher lassen, um dann genau in den Flaute-Momenten das Gas selber zu verstromen oder noch besser an ein modernes GUD-Kraftwerk mit fast 100% mehr Wirkungsgrad als der normale Gasmotor zu liefern, um dann wirklich direkt im süddeutschen Raum, wo ja vermehrt Atomkraftwerke noch abgeschaltet werden, eben Energie bereitzustellen und zwar dann optimal an den Verbrauch angepasst. Aber wir haben im Saalmikrofon jetzt schon länger einen Gunnar, wenn Kira nichts dagegen hat. Gunnar ist einer unserer Strom- und Energienetzexperten, der will bestimmt was ganz dringend dazu sagen. Wobei, wenn ich so ein bisschen mit moderieren kann, wir hatten Dave Cape, der ist jetzt nochmal dabei, vielleicht sollten wir den nochmal probieren und dann Gunnar, dann sollte die Frage letztendlich, die er stellt oder die Anmerkung kommentiert werden und dann würde ich gerne auch Konold M. und TSM Paul das Wort geben. Ja, vielen Dank, ich versuch's nochmal, ist jetzt besser? Ja. Okay. Ja, vielen Dank, dass ich zu Wort kommen darf. Zunächst, ich bin nicht umweltpolitischer Sprecher, sondern energiepolitischer Sprecher. Das nur zur Richtigstellung. Ich habe zunächst eine Frage zu den Differenzzahlungen. Da steht die Theorie im Raum, dass man die Berechnung einfach ändern könnte und diesen Effekt damit deutlich abfedern könnte. Ich habe eine Frage zur Nutzung der Bahnnetze für Strom, für die Stromversorgung als Transportnetz. Wie stehen Sie dazu? Und vor allen Dingen Dingen, wenn wir von dezentralen Energiespeichern reden, haben Sie gerade schon die Eigenversorgung der Photovoltaik zu Hause angesprochen. Da reden die Hersteller von 80% Eigenversorgung. Ich behaupte mal, wenn man gerade die Anlagen fördert, die eigene Speicher mitbringen, dass man so auch ein dezentrales Speichernetz ausbauen kann. Da würde ich mir einfach, ja, ich sag mal, ein bisschen Fantasie wünschen, das zu nutzen. Ja, gerne. Also, die Eigenversorgung der Häuser, da haben wir jetzt ein Programm von 50 Millionen Euro ab 1. Januar über die KfW. Da wird der gefördert, der sich so einen Stromspeicher im Haus einbaut. Das gilt nur für neue Photovoltaikanlagen, wenn man damit auch einen Anreiz schaffen will für die, die neu investieren. Wir wollen mal schauen, wie das wird und ob das attraktiv wird. Im Moment sind die Speicher leider noch sehr teuer. Da muss man auch intelligente Lösungen finden. Zum Beispiel kann man Lithium-Ionen-Batterien aus Elektroautos, die dort ihren Lebenszyklus beendet haben, manchmal noch 10 oder 20 Jahre nutzen, um in Häusern den Strom zu speichern, dann würde das alles viel billiger werden. Das muss organisiert werden. Das Zweite ist, ich bin mit dem Bernd am ADW völlig einig, dass wir eben auch die Regelbarkeit von Energie viel stärker fördern müssen. Das haben wir gemacht mit der Marktprämie im Erneuerbaren Energiengesetz und beim Biogas sieht man das ganz deutlich. Das Biogas, das kann man dazu nehmen, den Strom dann zu erzeugen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Dazu muss man aber entweder dezentrale Speicher bauen oder man muss es ins Netz einspeisen und dann aus dem Netz wieder rausnehmen. Und Sie können natürlich ganz genau ausrechnen, wenn Sie ein Windrad haben und wenn Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, wie viel Biogas Sie dann brauchen, um eine sichere Stromversorgung rund um die Uhr im statistischen Mittel gewährleisten zu können. Ich habe auch letztens ein Projekt in Betrieb genommen mit dem grünen Umweltminister Remmel in Nordrhein-Westfalen. Da haben sich 25 Stadtwerke zusammengeschlossen und haben Brennstoffzellen, Blockheizkraftwerke im Internet zu einem virtuellen Kraftwerk verbunden. Die stehen also in Kellern bei privaten Leuten und werden aber über das Internet gesteuert in ihrer Stromerzeugung. Und das Gleiche kann man mit Biogasanlagen und anderen Sachen auch machen. Da hat das Internet eine ganz entscheidende Funktion, wenn es darum geht, solche Versorgungslücken zu schließen. Die Sache mit den Differenzkosten, das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Da ist nämlich die Frage, wie werden die berechnet? Denn wir haben ja den Leuten, die so eine Anlage haben, versprochen, ihr kriegt 20 Jahre lang pro Kilowattstunde Strom, den ihr produziert und abliefert, so viel Cent. Also bei Photovoltaikanlagen waren es mal 45 Cent, dann waren es mal 34, jetzt sind es noch 19 oder 18 Cent, die man bekommen kann für die Anlage auf dem Dach. Und das muss natürlich bezahlt werden. Und davon wird abgezogen, das, was es an der Börse für den Strom gibt. Und der Rest muss von den Verbrauchern draufgelegt werden. Ob man da am Berechnungsverfahren noch etwas optimieren kann, das prüfen wir gerade. Ich habe ja gesagt, ich will das EEG grundlegend reformieren und umbauen, aber ich glaube, davon wird die Umlage nicht dramatisch geringer werden. Und wir haben momentan Gott sei Dank die Situation, dass die Börsenstrompreise auch deshalb sinken, weil es so viel erneuerbare Energien gibt. Aber leider ist es dann so, dass dadurch diese Umlage die Differenzkosten höher werden. Das kann man ganz schlecht erklären. Und es hat leider halt eben den Effekt, dass dadurch die EEG-Umlage steigt. Vielleicht kann ich nochmal kurz auch moderierend eingreifen. Die Kira hat nämlich Grippe. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Die ist ein bisschen krank und ich habe ihr gesagt, ich unterstütze sie hier ein bisschen, dass wir uns darauf verständigen können. Das gilt auch für Sie, Herr Minister. Auf kurze Fragen auch kurz zu antworten, damit wir letztendlich dann auch ein lebendiges Frage-Antwort-Spiel kreieren können. Ich würde jetzt Gunnar das Wort geben. Bitte, Gunnar. Mein Name ist Gunnar Kästle. Ich habe in Saarlouis bin ich zur Schule gegangen, habe da mein Abi gemacht, bin dann nach Karlsruhe zum Studieren gegangen und jetzt, deswegen erzähle ich das da auch, Abschluss, eine Diplomarbeit zum Thema Brennstoffzellen als virtuelles Kraftwerk. Deswegen hat mich die Ausführung von vorhin her sehr interessiert. Jetzt mache ich das Ganze nochmal auf einer Ebene oben drüber in Clausthal-Zellerfeld. Und meine generelle Frage ist jetzt nochmal ganz allgemein, was verstehen Sie denn unter dem Begriff Energiewende überhaupt? Was ist für Sie die Energiewende? Ist das das Abschalten der Kernreaktoren oder oder was versteht man darunter im BMU? Und zu den Kosten der Energiewende möchte ich mal hinterfragen, wie wird denn das Alternativszenario entwickelt? Das heißt, wenn wir die Energiewende nicht machen, also was passiert, wenn wir warten, bis der Markt es alleine regelt, bis der Markt also merkt, hoppala, die erneuerbaren Energien sind noch zu teuer und erst wenn die Endlichkeit der fossilen Energien zugreift und den Preis nach oben treibt, dass wir dann plötzlich von 0 auf 100 quasi umstellen müssen. Also wie wird dieses Szenario eigentlich in den Fachkreisen in der Politik bewertet? Und abschließend nur noch ein kurzes Statement zum Thema Subventionen. Also ich finde es, natürlich hört man das immer wieder, dass das EEG mit einer Subvention gleichgezogen wird, aber wenn man es streng genommen betrachtet, ist es eigentlich keine Subvention, ist natürlich eine Förderung, aber es ist keine etatbasierte Zahlung, also ist es eine umlagebasierte Förderung, aber keine Subvention. Danke. Ja, das ändert auch nicht viel im Ergebnis, dass es bezahlt werden muss, aber ich freue mich erstens, jemand aus Saarlouis zu hören. Ich war nämlich auch in Saarlouis auf der Schule. Zweitens, wenn es um dieses virtuelle Brennstoffzellenkraftwerk geht, das war ein Projekt von Trianel. Das ist ein Zusammenschluss von Stadtwerken und das waren jetzt 25 Anlagen, aber da können auch 25.000 draus werden. Es geht um das Prinzip, was im Augenblick erprobt wird. Dritter Punkt, was ist Energiewende? Energiewende hat für mich drei Teile. Das erste ist, dass wir die Kernkraftwerke alle abschalten bis zum Jahre 2022. Das hat inzwischen jeder kapiert, dass das passieren wird dass es darüber keine neuen Debatten gibt. Das zweite ist, dass wir aber unsere Energieversorgung umstellen wollen von den fossilen Energien auf erneuerbare Energien. Wir haben gesagt, mindestens 80% bis 2050. Vielleicht erreichen wir das Ziel auch früher. Das kann man heute nicht wissen, aber die Richtung muss jedenfalls stimmen. Und das dritte ist, wir müssen natürlich nicht nur Strom anders organisieren, wir müssen auch die Heizung, die Wärme, die Energie, die im Verkehr verbraucht wird, stärker aus regenerativen Quellen beziehen. Und das macht deutlich, wir haben eine ziemlich gewaltige Aufgabe vor uns. Da wird auch jeder gebraucht. Und ich glaube, so wenig man im Jahre 1990, als es die ersten Handys gab, wissen konnte, dass man 20 Jahre später mit dem Mobiltelefon das Wissen der Welt in der Westentasche hat, so wenig können wir heute wissen, welche technischen Lösungen wir in 10 oder 20 Jahren haben werden, die es uns erleichtern, die Energiewende umzusetzen. Allerletzter Satz, der Markt kann vieles lösen. Ich bin für marktwirtschaftliche Instrumente, aber der Markt kann sicher keine Energiewende erfinden. Das wird er nicht kapieren. Der Markt hat auch nicht verhindert, dass in den 60er Jahren unsere Flüsse schmutzig und unsere Luft dreckig geworden ist. Und deshalb muss der Staat manchmal Rahmenbedingungen vorgeben. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch die Rednerliste kurz abarbeiten. Ich habe jetzt hier stehen den Konol TM. Ja, ich übergehe ihn einfach. TSM Paul, bitte halte dich kurz. Ja, also ich versuche es kurz zu machen. Ich möchte mich auf zwei Punkte konzentrieren. Zum einen, wir haben ja die Finanzkrise. Die hat ja immer ihre Kanzlerin ja sehr, sehr betont. Da finde ich es natürlich sehr interessant, wie eben Länder wie Griechenland, Spanien und so weiter, also gerade die südlichen Länder, die ja auch ja unterstützt, subventioniert werden mit unseren Geldern und so weiter, in ihr Energiekonzept einbezogen wird. Ja, sie sprachen ja eben von Power to Gas. Ne? Die Griechen haben ja genug Tanker. Ich meine, es gibt ja auch andere Länder, die das haben. Man könnte eben halt Flüssiggas eben auch dementsprechend transportieren und wir wären nicht so abhängig von den Ländern, ja, islamischen Ländern wie Saudi-Arabien und so weiter. Das zum einen spielt das in ihren Überlegungen der Kostenreduktion da auch eine Rolle. Also ich finde ohnehin, die Energiekosten, die können viel, viel weniger sein. Wir haben genug Sonne, wir haben genug Wind und Wasser, wir haben auch die Speicherkapazitäten, das haben Sie ja eben gerade alles erwähnt. Und ich muss einfach sagen, ich sehe es so ein bisschen als Spiel auch der Börsen, und da bin ich am zweiten Punkt da dran. Wie sehen Sie die Energiebörsenmanipulationen, wovon ja ARD, ZDF ja auch schon öfters berichtet haben? Ist das in Ihrem Horizont und so weiter? Und auch die Skandale, die es ja gegeben hat, auch bei E.ON und so weiter, ja, die Energiepreise ja auch nach oben treiben. Was machen Sie dagegen? Sprechen Sie da mit Ihrem Finanzminister, Herr Schäuble, mal darüber, dass das auch einzuhalten sind, dass die Banken und dementsprechend so, ich, genau. Ein Ende finden. Er kann eine Frage stellen, die dauert ungefähr anderthalb Stunden und das wäre jetzt etwas kontraproduktiv. Ja, ich mach Schluss. Ich meine, ist ja klar auch geworden, was ich damit meinte. Also, genau. Von da gesehen. Okay, danke. Peter, ja. Ups, ist der Peter weg. Sorry, jetzt bin ich wieder da. Ich habe vergessen, die Tasten zu drücken. Also ich mache es nur ganz kurz mit einem Aspekt, nämlich die Frage Energiewende auch in ganz Europa, vor allen Dingen mit den Südeuropäern. Da ist bisher leider Gottes wenig passiert. Wir haben das Desertec-Projekt in Nordafrika. Das kommt nicht so richtig voran. Wir haben das Helios-Projekt in Griechenland. Das kommt auch nicht so richtig voran. Ich war ja früher mal EU-Beamter in Brüssel und interessiere mich sehr für Europa. Ich habe mir vorgenommen, sobald ich den Kopf mal ein bisschen frei habe, weil wir die Dinge in Deutschland einigermaßen auf der Spur haben, dann will ich mich auch sehr stark um die europäische Dimension der Energiewende kümmern. In Griechenland gibt es nicht nur Gastanker, da gibt es auch sehr viel Sonnenschein. Das gleiche gilt für Spanien oder für Portugal. Und da könnte man einiges machen, dann würde die Energiewende auch für uns alle billiger. Ja, ich habe jetzt hier auf der Redliste Frank Burkhardt, kannst du wissen, Fulleren, Piratenbär, das ist ja die Angelika, und die, Sammy. Also Frank Burkhardt. Ich habe mal eine Frage, und zwar soll ja unser EEG-Gesetz von Europa ausgekippt werden. Günter Oettinger macht sich ja da sehr stark. Kann man schon absehen, welche Auswirkungen das für den Stromverbraucher hat? Zumal, wir haben ja schon drüber getwittert, ja, die Energiewende ist ja kein rein energiepolitisches Problem oder umweltpolitisches Problem, sondern im Zuge der steigenden Kosten auch ein wirtschaftspolitisches und vor allem ein sozialpolitisches Problem. Ja, also, der Günter Oettinger hat seine speziellen Meinungen. Das ist sein gutes Recht. Jeder andere Politiker auch Meinungen haben darf. Er ist auch der Energiekommissar, aber er ist nicht zuständig für unsere Entscheidungen über erneuerbare Energien, denn den Energiemix, den entscheidet jedes Mitgliedsland in eigener Verantwortung und für sich. Deshalb können wir leider auch anderen Ländern nicht vorschreiben, was sie mit der Kernenergie machen. Allerdings hat unser Ausstiegsbeschluss schon dazu geführt, dass in der Schweiz, in Belgien, in Frankreich ähnliche Überlegungen in Gang sind. Das Zweite ist, es gibt einige Bestrebungen in Brüssel, ein sogenanntes Beihilfeverfahren einzuleiten, um zu überprüfen, ob unser erneuerbares Energiengesetz eventuell eine Beihilfe ist. Da bin ich ganz entschieden der Meinung, dass es keine Beihilfe ist, weil es nicht um staatliche Gelder geht, sondern um Finanzbeziehungen zwischen Privaten, die den Strom produzieren und den Strom verbrauchen. Das werden wir alles mit denen diskutieren. Ich bin aber überzeugt, dass wir von Brüssel aus keine Steine in den Weg bekommen, wenn es darum geht, dass wir unsere Energiewende vorantreiben. Danke. Vielen Dank. Ich habe jetzt hier den Kannst du wissen. Ja, moin moin, Rainer Sukko aus Königswusterhausen, wie geht es Rundfunks? Ich habe zwei Fragen. Das Internet macht es uns vor, dezentrale Netze sind die leistungsfähigsten in der Struktur und in der Organisation. Macht es dann auch Sinn, viele Milliarden, 20 habe ich gelesen, in eine Nord-Süd-Trasse zu stecken, die in 10, 15, vielleicht maximal 20 Jahren wirklich keine mehr braucht? Das ist die Frage 1. Und die zweite Frage, wie sieht's aus mit Großspeicher-Ideen? Das Thema ist Ringwallspeicher, warum nicht einfach einmal ein Projekt starten, um zum Beispiel einen nicht mehr gebrauchten Tagebau in einen großen Ringwallspeicher umzuwandeln und damit vielleicht angrenzende Bundesländer über 2-3 Monate mit Energie versorgen zu können? Ja, also Ringwaldspeicher. Ich kriege jeden Tag derzeit ungefähr 5 oder 6 Ideen, wie man das Speicherproblem lösen kann. Ringwaldspeicher ist eine, Pumpspeicherwerke unter Tage ist eine andere. Es gibt Leute, die wollen einen riesen Tunnel unters Meer buddeln, um dort Wasserkraftwerke zu installieren. Das wird alles geprüft. Dazu haben wir auch Forschungsgelder. Mein Problem ist nur, ich kann nicht sagen, ich fange jetzt einfach an zu bauen, ohne dass klar ist, ob sich das alles trägt und ob es funktioniert. Wir haben eben schon sehr viel Geld ausgegeben und wir haben nicht unendlich viel Geld zur Verfügung. Aber ich will, dass wir all diese Konzepte prüfen. Die zweite Frage mit der Nord-Süd-Trasse, das ist ja ganz einfach. Im Augenblick sagen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, sie wollen Strom produzieren für Süddeutschland und die bauen mehr Windräder, als sie eigentlich brauchen für die eigene Stromversorgung. Und wenn das so ist, dann müssen sie auch eine Trasse haben, mit dem sie den Strom loswerden können. Im Augenblick wird in Brandenburg oftmals der Strom abgeregelt. Also der muss dann bezahlt werden, kann aber nicht verbraucht werden, weil es an Leitungen fehlt nach Bayern und nach Baden-Württemberg. Die sind wir gerade dabei zu bauen und deshalb halte ich die Leitungen für richtig. Der eigentliche Kern des Problems ist, dass alle unsere 6 Bundesländer zusammen im Augenblick etwa 60% mehr Windenergie ausbauen wollen, als wir es aus Sicht des Bundes für richtig und notwendig halten für die nächsten 10, 20 Jahre. Und da muss man sich die Frage stellen, wie kriegt man die unter einen Hut? Wie kann man aus den 16 Konzepten eines machen, dass dann gemeinsam dafür sorgt, dass die notwendigen Kapazitäten gebaut werden, wir am Ende aber nicht Überkapazitäten haben, die bezahlt werden müssen, aber für die Stromversorgung keine Rolle mehr spielen. Da bin ich gerade in Verhandlungen und das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir können bis zum Frühjahr einen solchen nationalen Konsens hinbekommen. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt noch 4 Wortmeldungen aus dem Saalmikrofon zulassen. Das ist Füllerin, Piratenbär, Sammy und Starkiller. Und dann würde ich gerne mal wieder auf meine Fachkollegen hier auf dem Podium verweisen. Vielleicht können Sie dann auch wir von Bernd und Ann-Jürgen dann vielleicht auch nochmal eine Stellungnahme, vielleicht auch ein Themenwechsel hin zu Gorleben und Atomausstieg. Bitte, Füllerin. Wir stehen ja sehr für Eigenverantwortung und das gilt sicher auch für Eigenverantwortung für Unternehmer. Und als solche müssen sich doch die Unternehmer, die große zum Beispiel Windpark bauen, auch mit dem Logistikproblem beschäftigen, wie sie ihr Produkt, den Strom, loswerden und dafür entsprechende Verträge abschließen. Und die Frage ist, wenn die Vertragspartner da nicht ihre Abnahmeverpflichtungen abnehmen können, inwieweit da wirklich Verbraucher dafür haften sollten. Und das Zweite ist, es gab ja schon mal einen ersten Atomausstieg. Danach ist fast nicht an Investitionen geschehen, um Leitungen entsprechend zu bauen. Das Problem hat man da ja auch schon gekannt. Das sind fast 10 Jahre verstrichen, ohne dass was getan wurde. Das sind Managemententscheidungen. Warum soll dafür Geld an Unternehmen fließen, die dort falsche Managemententscheidungen getroffen haben? Danke. Ja, es ist so, dass wir ja bei den Netzen, die müssen ja natürlich, die Leitungen werden bezahlt vom Stromkunden immer schon. Das sind die sogenannten Netzentgelte, die sind Teil des Strompreises. Die Frage, warum die Leitungen nicht früher gebaut worden sind, gute Frage. Wir haben eben unterschätzt, und mit wir meine ich sowohl die Wirtschaft und die Strom- und Netzgesellschaften, als auch die Politik. Wir haben unterschätzt, in welcher Dynamik sich das Erneuerbare Energiengesetz entwickelt. Natürlich ist es auch viel leichter, ein neues Windrad zu bauen oder eine Solarpaneele auf Dach zu schrauben, als 900 Kilometer Leitungen quer durch Deutschland zu verlegen. Und deshalb haben wir jetzt zum ersten Mal ein Gesetz im Bundestag eingebracht für einen Bundesnetzbedarfsplan. Das soll im Frühjahr verabschiedet werden und ich hoffe, dass es dann ein bisschen schneller vorangeht. Dabei wollen wir so wenig neue Trassen wie möglich bauen. Zum Beispiel ist die Frage gestellt worden, kann man Bahntrassen nutzen? Das liegt schon eine Viertelstunde zurück. Das prüfen wir im Augenblick. Wir prüfen auch andere Möglichkeiten, bestehende Trassen auszubauen, zu verstärken, weil wir die Eingriffe in die Natur und in die Landschaft so gering wie möglich halten wollen. Wir wollen da auch Bürgerbeteiligung machen. Ich habe im Umweltministerium, als ich Minister wurde, eine neue Unterabteilung gegründet, die den Titel hat Bürgerbeteiligung bei umweltrelevanten Großprojekten. Und da sind wir im Augenblick dabei, uns zu organisieren, um diesen Dialog zu führen. Die Frage der Haftung für die verspäteten Anschlüsse auf hoher See. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil das Projekt eigentlich unterschätzt worden ist von allen Beteiligten. Wenn wir gesagt hätten, wir machen das nicht, dann wären wahrscheinlich sehr viele Windparkgesellschaften, Netzbetreiber und andere wären wahrscheinlich pleite gegangen. Und dann hätten wir zig Milliarden nicht in den Sand, sondern ins Wasser gesetzt. Da haben wir gesagt, das wäre ein solcher Rückschlag für die Energiewende, dass es eigentlich nicht zu verkraften ist, zumal wir auf der hohen See eben auch Windstrom machen, der grundlastfähig ist, weil der Wind dort fast immer weht und dann kann man auch eher Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke dadurch ersetzen. Die nächste Frage ist dann, wenn mal so eine Leitung kaputt geht, wenn die irgendwann fertig ist, muss dann immer noch der Stromkunde haften. Und da haben wir die Besonderheit, wenn ein Kraftwerk eine Leitung hat an Land, dann müssen immer 2 Leitungen gelegt werden und auch vom Stromkunden bezahlt werden, weil wenn eine kaputt ist, kann die andere Strom liefern. Das nennt man N-1 redundant. Auf der hohen See kostet aber so eine Leitung rund 1 Milliarde, weil am Anfang und am Ende jeweils ein Umspannwerk hängt. Das sind Gleichstromleitungen und da muss der Wechselstrom von der Windmühle umgewandelt werden in Gleichstrom auf der hohen See und dann wieder an Land von Gleichstrom zu Wechselstrom und das kostet wahnsinnig viel Geld. Und deshalb hat man gesagt, man macht dort nur eine Leitung und dann sagen aber die Investoren, ja, und wenn die kaputt geht, dann wird überhaupt kein Strom mehr geliefert. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, auf lange Sicht ist so eine Haftungsregelung für den Verbraucher eher günstiger, als wenn dann überall 2 Leitungen gelegt werden müssen mit riesig hohen Geldbeträgen. Ja, vielen Dank. Es darf übrigens auch kontroverser werden. Der Bundesumweltminister ist auch bereit, eine kontroverse Debatte zu führen. Wir dürfen also sollten durchaus mutig Fragen stellen und durchaus provokante Fragen stellen. Ich glaube, dass wenn man höflich und respektvoll bleibt, dann ist es in Ordnung. Aber man muss nicht einer Meinung sein und ich würde gerne den Charakter ein bisschen aufheben wollen, dass wir ein Fachgespräch führen. Wir sind ja durchaus politische Konkurrenten und das darf man auch spüren. Ich setze da gleich auf meine Kollegen. Aber jetzt hat erstmal Angelika Wehr das Wort. Danke, Bernd. Ich möchte jetzt aber wirklich gerne weiter sein, lieber Herr Altmaier. Ich habe zwei Fragen. Das eine, Sie waren bei uns in der Region in Norddeutschland. Sie haben sich auch zur Situation der kleinen Pümmler geäußert, das heißt also der Schweinswale. Wir haben jetzt immer wieder Presseberichte gehört, dass in Ihrem Haus Berichte oder Analysen entstehen in Verbindung der kleinen Pümmler und der Offshore-Anlagen, wo die Lösung möglicherweise sein wird, dass man einfach nur noch die Empfindlichkeit der Schweinswale insofern ja respektiert oder ignoriert, dass man ihnen Fluchtwege freilässt zwischen den Offshore-Anlagen und ansonsten den Tierschutz nicht so ernst nimmt. Das ist der erste Bereich, wo wir uns sehr große Sorgen machen in Schleswig-Holstein. Das zweite ist, und ich greife da eine Bürgerinitiative bei uns in Schleswig-Holstein auf, die Bürgerinitiative Augug, also im Naturschutzpark Augug, die eine Bitte an Sie hat. Die möchte ich weiter übermitteln, auch aus eigenem Interesse. Es gab einen Bürgerentscheid gegen eine Anlage im Augug, Klammer auf, die Windbebauungsflächen, die in Schleswig-Holstein vorgesehen waren, sind übertilt worden durch das Kabinett jetzt und gibt überhaupt keinen Verstand dafür, dass man ausgerechnet in einem Naturschutzgebiet auch hoch noch Versuchsanlagen durch Hochkant bauen muss. Haben Sie einen Ansprechpartner für uns in Berlin? Also das erste, die kleinen Binder, die Schweinswale, planen Sie wirklich nur noch Fluchtwege planen? Das zweite, können Sie uns helfen, Bürgern, die protestieren aus dem Grund in einem Naturschutzpark zu unterstützen? Da offensichtlich der Bedarf an Windenergie in Schleswig-Holstein gedeckt ist. Tja, also, das Letzte ist schwierig, weil ich kriege natürlich viele, viele Briefe, E-Mails und Anrufe von Leuten, die sagen, bei uns sollen Windräder gebaut werden, die wir nicht mögen, wegen Naturschutz und anderem. Und ich kriege umgekehrt Anrufe von Leuten, die sagen, wir würden gerne ein Windrad bauen, dürfen aber nicht. Da wir ein föderales Land sind, werden diese Entscheidungen vor Ort getroffen von den örtlichen Genehmigungsbehörden. Da kann ich mich als Minister leider nicht einmischen. Da käme ich auch ins Teufels Küche. Aber es gibt einen Ansprechpartner natürlich vor Ort. Das ist der Robert Habeck, der Energiewendeminister in Schleswig-Holstein. Mit dem habe ich eigentlich ganz gut, kann ich ganz gut Kirschen essen und wir verstehen uns ordentlich. Also ich will den gern mal darauf ansprechen und fragen, was da im Augug los ist und ob er das Ding auf dem Schirm hat. Die Sache mit den kleinen Tümmlern, also die Schweinswale, das steht bei mir einer im Modell neben einem Schreibtisch, ein riesig großes Vieh. Das sind ja Säugetiere. Das sind hochintelligente Tiere, vor allen Dingen auch sehr sensible Tiere. Und im Augenblick ist so, wenn die Fundamente für die Windtürme gerammt werden, die werden gerammt in den Boden, dann gibt es irre hohe Lärmbelästigungen. Das kann zu schweren Gesundheitsschäden führen bei diesen Schweinswalen bis hin, dass sie anfangen, aus dem Trommelfell zu bluten. Und deshalb muss man dafür sorgen, dass denen geholfen wird. Da gibt es unheimlich viel, was sich ereignet. Dass die flüchten können, ist natürlich selbstverständlich. Die müssen Fluchtwege haben, aber wir müssen auch dazu kommen, dass die Windräder insgesamt mit weniger Lärm gebaut werden können. Da gibt es mehrere Konzepte. Das eine ist der sogenannte Blasenschleier. Da sorgt man dafür, dass die Emissionen sich nicht im Wasser verbreiten können. Das zweite, was mir sehr sympathisch ist, da gibt es eine Firma, ich glaube Hochtief ist das, die versuchen, die haben ein Konzept entwickelt, statt zu rammen, zu bohren, dann hat man nur noch ungefähr 10% der Lärmemissionen, dann macht es auch dem Tümmler nichts mehr aus. Es gibt auch ein Konzept aus Sachsen, dass man schwimmende Fundamente baut, da muss man gar nicht mehr bohren oder rammen. Also da ist sehr, sehr viel am Laufen und ich kann wirklich versprechen, dass ich am Ball bleibe, dass wir den Naturschutz bei diesen sehr intelligenten Tieren auch ernst nehmen. Dann darf man bestellen. Nur eine kurze. Die sehr ausführlichen Ausführungen von Minister Altmaier, würde es nicht naheliegen, dann zu sagen, wir stoppen die Offshore, diese Konzepte zu Ende geprüft sind, um sicher zu sein, dass der kleine Dünger überleben kann? Also es ist so, dass dort, wo gebaut wird, wird gebaut auf der Grundlage von Genehmigungen, die von einem Bundesamt für See, vom Seeamt erteilt worden sind. Da gibt es Rechtstitel. Wir versuchen allerdings jetzt schon, das so zu organisieren, dass vor allen Dingen dann gebaut wird, wenn keine Schweinswale in der Nähe sind oder dass sie vorher weggehen können. Und wir versuchen, so schnell wie möglich diese Konzepte umzusetzen. Wenn man einen generellen Baustopp jetzt machen würde, dann hätte das genau die Folgen, die wir mit der Haftungs Regelung verhindern wollen, nämlich dass das Projekt insgesamt wieder auf der Klippe steht. Deshalb ist das eine ganz schwierige Entscheidung. Ich sehe auch im Augenblick dafür keine rechtliche Grundlage. Bei Hochtief fallen mir ja immer nur Kostenexplosionen ein, was Beispiel Äpfelonomie. Deswegen sollte man vielleicht Hochtief, kritisch betrachten. Aber würde das Wort weitergehen an Sammy, dann an Starkiller. Und bevor wir mal auf Gorleben kommen und die Frage, ist es ein geeigneter das gestandet für ein Endlager, würde ich davor nochmal Nixus das Wort ergeben. Jetzt direkt vor Sami, oder? Nee, Sami, Starkiller, Nixus. Danke. Danke, dass ich sprechen darf. Bin etwas erkältet. Ich hoffe, ich bin verständlich. Ich habe eine große Sorge und das hängt mit den Strompreisen zusammen. Durch die jetzt fortschreitende Energiewende behaupten ja viele Großkonzerne, oder die paar, die wir haben jedenfalls, dass ihre Kosten gestiegen sind und reichen die auch weiter. Und es trifft den Otto-Normalverbraucher schon am Rande, aber es trifft ganz empfindlich alle sozial Schwachen. Und ich sehe, der Winter ist nicht zu Ende. Es gibt Leute, die kriegen gekündigt, werden auch mit hohen Zahlungen und Stromabstellen bedroht. Wie gedenken Sie, da vorzugehen, damit das auch sozial verträglich bleibt für die wirklich Armen, dass die nicht frieren müssen und nicht plötzlich ohne Strom da sitzen? Das Knöpfchen drücken. Sorry, ja, das ist etwas, was mich sehr umtreibt. Strom ist ja fast so etwas wie ein Grundnahrungsmittel, genauso übrigens wie Internetzugang. Beim Internetzugang haben wir es übrigens erreicht, dass in der Berechnung der Hartz-IV-Sätze auch Geld für Internetanschlüsse mit berücksichtigt wird, pauschaliert. Das finde ich, das ist seit einem Jahr so, das finde ich super gut. Man müsste vielleicht auch noch überlegen, dass die Leute auch lernen müssen, wie sie davon Gebrauch machen und damit umgehen. Das zweite ist, beim Strom ist es so, dass Warmwasser, das mit Strom zubereitet wird, heute bereits kostenlos ist bei Hartz-IV-Empfängern durch die Kosten der Unterkunft. Die Stromkosten muss der Hartz-IV-Empfänger selber zahlen. Da sollte es aber so sein, dass bei der jährlichen Überprüfung die gestiegenen Stromkosten mit berücksichtigt werden. Es geht aber nicht nur um Hartz-IV-Empfänger, sondern es geht um sehr viele Menschen mit geringer Rente, mit geringem Einkommen. Und da mache ich mir Sorgen, wobei die Strompreise nach allen Statistiken nicht das Entscheidende sind. Das Entscheidende sind die wahnsinnig stark gestiegenen Heizungskosten. Wenn jemand mit Fernwärme oder mit Heizöl heizt, der zahlt irre hohe Heizkosten das hat mit Energiewende gar nichts zu tun, sondern mit den gestiegenen Kosten für fossile Brennstoffe auf den Weltmärkten. Und das Zweite, was halt eben für Menschen mit geringem Einkommen ein riesiges Problem ist, dass auch die Kraftstoffpreise in den letzten anderthalb Jahren durch die Decke marschiert sind. Muss man politisch diskutieren, ist nicht meine ureigene Zuständigkeit, aber wir hatten zum Beispiel mal in der Vergangenheit auch schon mal Heizkostenzuschüsse beim Wohngeld einkalkuliert. Über solche Dinge muss man reden. Was ich angeleiert habe, ist, dass wir ein gutes Beispiel ausdehnen, bundesweit auf möglichst viele Menschen, nämlich dass einkommensschwache Hartz-IV-Empfänger in ihrem Stromverbrauch beraten werden von anderen Hartz-IV-Empfängern, die dazu ausgebildet werden. Und das hat gezeigt, dass dort sehr viel Strom gespart werden kann, rund 10%. Die Leute bekommen dann auch Glühbirnen zum Beispiel, Energiesparlampen und Ähnliches. Es wird auch erklärt, dass beispielsweise ein Kühlschrank, der nicht abgetaut wird, doppelt so viel Strom frisst als ein Kühlschrank, der abgetaut ist. Da sind wir im Augenblick dabei, in einem runden Tisch Lösungen zu entwickeln mit der Caritas, mit der Arbeiterwohlfahrt, mit Verbraucherzentralen. Wir werden im nächsten Jahr dafür auch nochmal 50 Millionen Euro extra zur Verfügung stellen. Okay, ich würde jetzt noch Starkiller und dann noch Konal TM, den hatte ich gerade, bin ich übergangen, weil er sich nicht gemeldet hat. Und dann würde ich auch das Thema Gorleben vielleicht leiten, Jürgen Stemke einbinden und vorher noch Nixus. Also Starkiller, dann nochmal Konal M und dann gehen wir mal zu Gorleben. Guten Abend, hier aus dem Norden vom Kernkraftwerk Rümmel. Herr Altmaier, Sie haben gerade eben gesagt, dass die Spritpreise, Heizkosten doch stärker gestiegen sind als die Strompreise. Das ist sicherlich richtig. Trotzdem möchte ich noch einmal kurz zu der EEG-Umlage zurück. Denn wir haben früher den Kohlepfennig, die Kohleförderung stark gefördert. Es wurden Milliarden in die Kernkraftentwicklung gesteckt und später auch als Betriebsunterstützung. Da stellt sich die Frage, wieso ist denn die EEG überhaupt als Umlage konzipiert und nicht einfach auch als Subvention vom Staate, die dann sozusagen gar nicht aufhält und gar nicht groß ums Gerede kommen würde. Sicherlich nicht kein schönes Transparenzthema, aber wir sehen es ja, die EEG-Umlage, die Energiewende wird in den Medien permanent zerredet. Und wenn dieses nicht so wäre, denke ich, würden wir besser fahren. Ja, also da kann man ja, man kann, darüber wird diskutiert. Wenn es der Staat zahlt, geht immerhin um Beiträge in zweistelliger Milliardenhöhe. Die kann der Staat ja nicht einfach aus der Portokasse nehmen, weil die ist schon lange leer. Dann muss es aus Steuern bezahlt werden. Und dann kommt es natürlich darauf an, von welchen Steuern es bezahlt wird. Wenn man es beispielsweise über die Mehrwertsteuer machen würde, was von einigen verlangt wird, nicht von mir, dann würde es dazu führen, dass die Wirtschaft gar nichts mehr bezahlt und dass alles die privat zahlen müssten. Wenn man es über die Einkommenssteuer und Körperschaftssteuer macht, dann würde es dazu führen, dass die Wirtschaft stärker belastet wird. Am Ende muss es von allen bezahlt werden, von allen gemeinsam. Und man muss dann nur darüber diskutieren, was ist die gerechteste Lösung. Ich habe ja gesagt, wir werden das EEG ganz neu machen. Und falls die Piraten zu der Frage, wie es finanziert werden soll, eine vernünftige Meinung haben, bin ich gern bereit, mir das anzuschauen und darüber nachzudenken. Ich weiß ja, dass sie auch so Modelle haben mit Liquid Feedback oder Liquid Democracy, wo man sozusagen Follower-Power und Internet-Power nutzt, um auch Sachverstand nutzbar zu machen. Also schalten Sie sich da ruhig ein. Ich bin dafür sehr offen. Ja, ich würde jetzt noch Kunold M. das Wort geben und wie gesagt dann vielleicht auf das Thema Gorleben, Atomausstieg, wir hatten das ja schon mal thematisiert, kommen. Kunold M., du hattest eben gerade nichts sagen können, deswegen kriegst du jetzt nochmal das Wort. Vielen Dank, dass ihr mir das Wort nochmal erteilt. Ich muss mich nochmal ausdrücklich entschuldigen. Ich musste meine zwei kleinen Kinder ins Bett bringen, das ging nicht mehr länger. Entschuldigt, warte wieder nochmal. Danke für die Geduld. Jetzt komme ich zum Thema. Mir geht es eigentlich um die sozialen Aspekte der Energiewende. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Sache. Und hierbei denke ich, dass entscheidend ist für die Menschen, was sie in der Tasche haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was das Leben kostet. Und da ist der Gesamtpreis, gerade beim Strom, entscheidend. Also man sollte nicht nur auf das EEG schauen, sondern halt auf die Gesamtkosten. Und dabei möchte ich jetzt auf den Aspekt eingehen, dass der Bund nochmal 19% Mehrwertsteuer auf alle Steuern und Abgaben erhebt, also auch auf die gestiegenen Steuern und Abgaben. Insofern möchte ich jetzt den Herrn Bundesminister fragen, ob er sich dafür einsetzen möchte, dass der Finanzminister die Zusatzeinnahmen, die Mehrwertsteuerzusatzeinnahmen, die entstehen durch die Preiserhöhungen, sozusagen dann für eine soziale Komponente nutzen möchte. Und der zweite Punkt, da geht es auch um das Soziale generell, das ist das Thema Paragraph 19 Umlage, also die auch den Strompreis belastet. Wie erklären Sie uns, dass hier Industriepolitik, hier geht es also um die Befreiung der stromintensiven Betriebe vom Netzentgelt, wie können Sie erklären, dass sozusagen hier Industriepolitik wiederum nicht aus der normalen Staatskasse über Steuern subventioniert wird, sondern dass das hier gemacht wird über die Endverbraucher? Dankeschön. Ja, zur ersten Frage mit der Mehrwertsteuer und der Stromsteuer. Das ist ja immer so, dass die Mehrwertsteuer automatisch steigt, wenn das zugrunde liegende Produkt teurer wird. Beispielsweise, wenn das Benzin an der Tankstelle teurer wird, dann steigen auch die Mehrwertsteuereinnahmen des Staates. Der Finanzminister, der sagt dann immer, das kann ich nicht zurückgeben, weil wenn der Kunde mehr für das Benzin oder mehr für den Strom zahlen muss, dann kann er eben keine anderen Waren und Güter und Dienstleistungen kaufen, dann habe ich dort weniger Steuereinnahmen. Insofern gleicht sich das für den Staat unterm Strich auch aus. Jeder kann den Euro nur einmal ausgeben. Also sagt der Finanzminister, hat er gar keine Mehreinnahmen. Darüber muss man politisch diskutieren. Aber wenn man den gestiegenen Anteil der Mehrwertsteuer oder der Stromsteuer zurückgeben würde, es wäre kein Betrag, der wesentlich die Stromerhöhung auffängt. Es wäre gerade mal ein Fünftel. Und insofern lösen wir das Problem damit sicherlich nicht. Die Paragraph 19 Umlage, die haben wir ja schon vorhin diskutiert. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir in Deutschland so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten. Wir sind in der EU das einzige große Land, das noch viele Industriearbeitsplätze hat. 26% von allen Jobs sind in dem Bereich. Der Durchschnitt in der EU ist 16%. Und das zeigt, wir waren in der Globalisierung viel erfolgreicher, als manche geglaubt haben. Und im Gegensatz zu dem, was vorhin ein Pirat sagte, haben wir in der Grundstoffindustrie noch fast alle Arbeitsplätze in Deutschland. Das Einzige, was wir nicht haben, ist die Kohlefaserindustrie, die hatten wir aber auch noch nie. Die ist in den USA entstanden, weil dort die Energiekosten super günstig sind seit ein paar Jahren. Aber in Deutschland haben wir das, was wir hatten, bei Eisen, Stahl, Aluminium, doch zu einem erheblichen Teil im Land halten können. Und ich möchte, dass es weiter so ist. Nun könnt ihr sagen, ihr müsst es aus Steuern finanzieren. Die Steuern muss auch jemand bezahlen am Ende. Die Philosophie ist die, mit der Paragraph 19 Umlage, dass wir sagen, ja, diese Unternehmen werden ja belastet durch die Umlage und davon werden sie entlastet, indem sie keine bezahlen. Die indirekte Wirkung ist aber natürlich, dass alle anderen Stromkunden dann mehr bezahlen müssen, weil sozusagen die Bemessungsgrundlage kleiner wird. Das ist übrigens auch so, wenn jemand eine Photovoltaikanlage aufs Dach schraubt und seinen selbst produzierten Strom selbst verbraucht, dann muss er auch keine EEG-Umlage zahlen und keine Stromsteuer und keine Mehrwertsteuer zahlen. Und das bedeutet, dass dann andere für ihn den Anteil an der EEG-Umlage mitbezahlen müssen. Also es ist nun mal ein vertracktes System. Deshalb habe ich immer gesagt, die Reform, die wir machen, die braucht auch ein paar Monate Zeit. Die können wir nicht übers Knie brechen, denn es ist im Detail sehr kompliziert, auch wenn man nach außen manchmal nicht den Eindruck hat. Und ich möchte, dass wir am Ende eine Reform haben, wo die Leute sagen, es ist erstens gerecht und zweitens führt es aber auch dazu, dass die Energiewende weitergeht und dass wir sicher sein können, dass sie nicht auf halber Strecke stehen bleibt. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt noch nichts aus NRW und dann sollten wir mal den Schwenk machen. Ich würde es dann mit einer Eingangsfrage vielleicht versehen und aber zuvor nochmal Nixus und dann schließe ich erstmal diese Runde ab. Es sind ganz viele Fragen im Pad gestellt worden und da werde ich jetzt so in 20 Minuten nochmal einige herausgreifen und die auch nochmal dem gesamten Podium stellen. Und da würde ich Sie auch bitten, Herr Minister, dass Sie sich kurz halten, damit wir auch noch viele Fragen auch von Menschen, die sich nicht trauen, eine Frage zu stellen, dann auch noch beantworten können. Aber Nixus, du hast das Wort. Ja, ich ermahne Sie dann immer. Also müssen Sie mit leben dann. Nixus, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Guten Abend, Herr Minister Altmaier. Ich freue mich und ich will gewiss auch höflich bleiben, aber ich möchte es mal Kontroverses versuchen. Sie sagten eben, und das fand ich schon überraschend, aus Ihrer Partei gesprochen, der Markt kann nicht alles regeln und ich denke, das EEG ist ein Beweis dafür. Es wurde 2000 verabschiedet, soweit ich mich erinnere, gegen den Widerstand Ihrer Partei. Aber das ist Vergangenheit. Es hat sich gezeigt, dass man bestimmte Dinge nur mit einer nicht wirklich marktkonformen Regelung durchsetzen kann. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass viele darauf aufspringen, zum Beispiel Netzbetreiber, und sagen, wir wollen das Risiko aus der Hand geben, wir wollen eine möglichst garantierte Rendite haben. Und das Modell ist natürlich sehr attraktiv in einer sonst marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaft. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Die Piraten haben auch so Ideen, und das ist jetzt keine dezidierte Position, und aber eine Idee, Infrastruktur in Bürgerhand. Da würde ich Sie fragen, was halten Sie denn von der Idee, Infrastruktur statt Renditen zu garantieren für Unternehmen, privatwirtschaftliche Unternehmen, teilweise sind es Investmentfonds dahinter, dann lieber zu sagen, wenn letztendlich schon der Staat, sprich die Bürger, sprich die Steuerzahler oder die Stromkunden die Haftung und das Risiko übernehmen, warum nicht dann direkt konsequent, und zwar ganz, wenn zu 100% und nicht mit marginalen Anteilen, Netze gleich Infrastruktur wieder, wie es früher mal war, in Bürgerhand zu geben. Ja, da rennen Sie eigentlich offene Türen ein bei mir. Wir haben ja die Situation, dass bei den örtlichen Netzen viele Gemeinden und Städte ihre Netze zurückkaufen, die sie vor einigen Jahren verkauft haben. Darüber wird diskutiert in Stadträten, Gemeinderäten, Bürgerversammlungen. Da bewegt sich einiges. Es gibt auch Initiativen von Bürgern, die sagen, wir kaufen uns unsere Windräder selber, wir kaufen auch einen Teil unserer örtlichen Netze selber. Das ist alles voll im Gang. Wir haben eigentlich zu lange übersehen, dass bei allen Kosten der Energiewende auch Wertschöpfungsmöglichkeiten sind und die werden ungleich verteilt, denn eine Solaranlage kann nur jemand aufs Dach machen, der auch ein Dach hat und dann braucht er auch noch ein bisschen Geld, um zu investieren. Und ich möchte, dass die Wertschöpfung eigentlich allen zugutekommen kann. Und deshalb habe ich bei den großen Übertragungsnetzen, also das sind die Trassen, die von Nord nach Süd gehen und umgekehrt, da habe ich gesagt, da sollte man eigentlich gesetzlich eine Bürgerdividende einführen. Das heißt, man sollte den Bürgern die Möglichkeit geben, Anteile zu erwerben ab 500 Euro, vor allen Dingen dort, wo sie von dem Trassenausbau betroffen sind, sollte ihnen einen Zinssatz auch dann garantieren. Und ich habe gesagt, mach das mal bei 15% vom Investitionsvolumen. Dann hat man auch das Gefühl, dass die Bürger stärker zum Zuge kommen. Ja, vielen Dank für die Antwort. Was mich so ein bisschen stört, Herr Minister, ist, dass Sie immer wieder davon sprechen, es sei alles voll im Gang, es ist im Prozess, Sie möchten vieles gerne umsetzen, Sie sind einer Meinung mit der Piratenpartei und Sie rennen bei mir offene Türen ein. Ich glaube Ihren Worten nicht so ganz, da wir das schon seit langer, langer Zeit immer wieder hören von der Politik, von der Bundesregierung, von den Bundesministerien, dass man sich prüft, der Anliegen annimmt, aber als Bürger, als Verbraucher hat man oftmals den Eindruck, dass sich nichts bewegt. Und insofern würde ich doch mir auch wünschen, dass es auch mal klare Bekenntnisse gibt, bis wann Ziele zu erreichen sind, bis wann Vorhaben erreicht werden können. Ich würde aber jetzt gerne trotzdem... Nee. dazu sagen dürfen, weil und auch da mal gegen im Gegenzug auch provozieren. Also es passiert viel. Wir haben die Offshore-Haftung im Bundestag bereits beschlossen. Wir haben beschlossen, dass Elektrizitätskonzerne ihre Kraftwerke nicht einfach abschalten können, wenn sie das wollen. Die können daran gehindert werden. Wir haben den Bundesnetzplan eingebracht im Parlament. Also es vergeht keine Woche, wo wir nicht irgendein Gesetz oder irgendeine Verordnung hinbekommen, die wir brauchen. So, und jetzt provoziere ich mal. Bei der Bürgerdividende für die großen Überlandleitungen, da habe ich vor etwa 8 Wochen die Forderung erhoben, 15% der Investitionen, da geht es um Milliarden, soll in Bürgerhand. Und da muss ich noch kämpfen, um mich auch durchzusetzen. Aber ich habe damals unheimlich positives Feedback bekommen. Nur die Piraten haben sich überhaupt nicht dafür interessiert. Habe also auf Twitter da ganz wenig Debatte festgestellt, während ich umgekehrt von Briefen und von E-Mails von sehr vielen Leuten weiß, dass der Vorschlag dort eigentlich ganz gut angesehen ist. Ja, jetzt öffne ich die Türen für unser Podium. Liebe Kollegen, entgegnet. Das ist typisch. Ja. Sag's keiner mehr. Also, in Bürgerhand, da haben Sie jetzt vorher schon gesagt, es soll diese Schwellen so niedrig sein, haben angemängelt, auch wenn man sich ein Solarzellen aufs Dach setzen möchte, muss man schon Investitionskosten haben. Und jetzt bei der Beteiligung an den Überlandstrecken sagen sie, ja gut, da muss sich der Bürger mit 500 Euro selber beteiligen. Warum kann man betroffene Bürger nicht auch anders beteiligen, ohne dass sie selber investieren müssen? Ja, da muss es ja auch einer bezahlen. Die Netze müssen ja bezahlt werden und dazu braucht man Kapital. Und derzeit müssen die Netzbetreiber einen Teil des Kapitals am Kapitalmarkt aufnehmen, also Fremdkapital. Und das sind dann die großen institutionellen Anleger, wie beispielsweise Lebensversicherungen, auch aus dem Ausland, große Investmentfonds, die investieren und machen ordentliche Renditen. Und ich habe jetzt gesagt, das soll begrenzt werden, damit auch einfache Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, an der Wertschöpfung teilzuhaben. Wenn ich aber sage, ihr kriegt das kostenlos, dann muss es ja bezahlt werden zusätzlich von jemandem und es kommt kein Kapital in die Kiste, für die Netze zu bauen. Also ich sehe nicht, wie das in der Praxis funktionieren soll. Braucht man wirklich auch alle Netze, die jetzt vorgesehen sind? Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder den Norden anschaue, wo jetzt die Windkraftwerke da in die Offshore gestellt werden, da habe ich ja gleichzeitig auch einige Kernkraftwerke, die ich zum Teil schon abgestellt habe und auch abstellen könnte. Kann ich nicht einfach diese Leitungen verwenden? Ja, also wir versuchen das. Ich habe mich insofern auch in der Bundesregierung durchgesetzt, dass wir nicht alle Leitungen, die uns Übertragungsnetzbetreiber vorgeschlagen haben, in den Bundesnetzplan aufgenommen haben. Das sind deutlich weniger geworden. Ich habe immer gesagt, wir müssen nicht alle Leitungen an einem Tag bauen. Und wir müssen auch mal sehen, wie das mit der Energiewende weitergeht. Wenn wir Speichermöglichkeiten oder beispielsweise Lastmanagement entwickeln, dann kann man auch mit weniger Leitungen auskommen. Deshalb werden wir auch nochmal darüber diskutieren, sobald der Bundesnetzplan beschlossen ist, in welcher Reihenfolge wir die beschlossenen Leitungen bauen. Ich bin sehr dafür, dass wir mit den wichtigsten zuerst anfangen. Das wäre aus meiner Sicht eine große Leitung im Westen und eine große Leitung im Osten. Und alles andere dann immer alle paar Jahre überprüfen und entscheiden, was notwendig ist und was nicht. Was für Leitungen würden Sie da referieren? Kam vorher auch wieder die Frage, sollen das dann Überlandleitungen sein oder Unterlandleitungen, also Erdkabel? Wir haben jetzt bei einigen Strecken bereits die Möglichkeit vorgesehen, Erdkabel zu verlegen. Das wird auch gemacht. Ich habe mal getwittert, habe gerade bei Dörpen ein Erdkabel in den Sand gesetzt. Die Energiewende kommt voran. Das war im August. Also es gibt schon Erdkabel, die sind allerdings zum Teil dreimal so teuer als die Überlandleitungen. Und deshalb muss man genau gucken, wo sie notwendig sind und das dann machen. Die Landwirte übrigens mögen die Erdkabel nicht so gerne, weil die manchmal dann mit ihrem Pflug drin hängen bleiben und weil außerdem da eine ziemliche Wärmeentwicklung im Boden stattfindet, aber das muss von Fall zu Fall geprüft werden und ich bin da sehr flexibel. Gerade auch der David McAllister in Niedersachsen setzt sich sehr für die Erdkabel ein und da hat er auch dann meine Unterstützung. Herr Minister, das ist das richtige Stichwort. Wie sehr setzen Sie sich denn ein für eine verlässliche Endlagerlösung und wann wird das Zwischenlager Gorleben seinen Betrieb einstellen und wie steht es denn um Asse? Tja, das sind ja mal Fragen. Asse, das war mein erster Besuch, den ich überhaupt irgendwo außerhalb von Berlin gemacht habe, war in der Asse. Da habe ich mit den Betroffenen geredet und ich habe denen gesagt, ich werde alles tun, damit dieser Dreck wieder nach oben kommt und vernünftig gelagert werden kann. Das wird viele, viele Jahre dauern, es wird auch ganz viel Geld kosten, aber das ist eine klaffende Wunde in der Natur und muss gemacht werden. Jetzt war die Frage, kann man das nicht beschleunigen? Da ging es um die Frage, machen wir ein Asse-Gesetz? Dieses Asse-Gesetz haben wir jetzt im Bundestag eingebracht und das wird auf jeden Fall noch, wie es aussieht, vor der Wahl verabschiedet, weil alle Fraktionen dafür sind, auch SPD, Grüne und Linksfraktionen. Das läuft mit der Asse, glaube ich, ganz okay, wenn ich auch sagen muss, die Probleme, die technischen Probleme sind längst nicht gelöst und insofern ist es für Jubelorgien zu früh. Bei Gorleben ist es so, dass wir eigentlich alle gesagt haben, nachdem wir jetzt gemeinsam aus der Kernenergie aussteigen, wäre es doch auch gut, wenn die Endlagerfrage gemeinsam gelöst würde. Und das geht nur, wenn man sagt, wir suchen nicht in erster Linie in Gorleben, sondern wir suchen in ganz Deutschland. Wir können dann Gorleben nicht ausschließen, das wäre unfair, denn dann kommen andere und sagen, dann muss auch der Berg und der Standort ausgeschlossen werden. Dann sagt jeder St. Florians Prinzip. Aber Gorleben darf nicht anders behandelt werden als irgendein Berg in Baden-Württemberg oder in Bayern. Und da hatten wir gehofft, dass wir bis zum Sommer eine Lösung hinbekommen. Die haben wir nicht geschafft. Hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ich die SPD und die Grünen gerne dabei hätte. Sonst ist es nämlich kein Konsens, sondern ist eine Mehrheitsentscheidung. Das möchte ich aber nicht. Die haben mir jetzt gesagt, vor Niedersachsen, vor der Wahl, sind sie außerstande, ein solches Gesetz zu verabschieden. Aber sie haben ihren festen Willen zugesagt, es nach der Wahl zu machen. Und ich möchte, dass wir das hinbekommen. Ich will es aus dem Wahlkampf raushalten. Und wir werden dann im Februar nach den Wahlen in Niedersachsen uns mit allen Parteien zusammensetzen und nochmal schauen, ob wir eine Lösung hinkriegen. Wahrscheinlich wird das durch den aufkommenden Bundestagswahlkampf dann auch schon wieder beendet sein. Da vertraue ich Ihren Wort nicht. Aber Jürgen, du hast das Wort. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt in ganz Deutschland suchen, das heißt, das muss ich doch eigentlich nur dann machen, wenn ich schon weiß, dass der andere Standort, also Gorleben, nicht geeignet ist. Oder andersrum gefragt, wenn ich davon ausgehe, dass Gorleben geeignet ist, müsste ich nicht woanders suchen. Ist doch eigentlich eine Verschwendung von Steuergeldern, oder? Wie muss ich das verstehen? Es ist so, dass wir früher immer gesagt haben, zuerst suchen wir in Gorleben zu Ende und dann schauen wir, ob das geeignet ist. Das ist aber von der Anti-Atomkraft-Bewegung sehr stark bekämpft worden. Auch von den Grünen und von der SPD zum Schluss. Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir diesen Konflikt beenden wollen, dann müssen wir in ganz Deutschland suchen. Und wir haben das Verfahren in dem Gesetzentwurf, den ich vorgelegt habe, so strukturiert, dass wir verschiedene Schritte machen. Und alle paar Jahre wird über einen Schritt entschieden. Und dann wird sich zeigen, ob Gorleben noch im Topf drin bleibt oder nicht. Das Erste, was entschieden werden muss, wenn das Gesetz verabschiedet ist, ist die Frage, wollen wir denn die Rückholbarkeit des Atommülls gewährleisten? Das heißt, muss man den auch nach 20 Jahren wieder rausholen können? Zur Not. Wenn das der Fall ist, dann ist es mit Salz ganz schwierig. Viele sagen, dann ist Salz keine Lösung. Wenn man das nicht macht, dann kann man auch weiter über Salz nachdenken. Und so gibt es alle paar Monate oder Jahre so eine Weichenstellung, wo dann einige Standorte rausfallen und andere im Topf noch drin bleiben. Aber irgendwann muss man anfangen zu bohren wieder. Das wird die Stunde der Wahrheit sein, denn wir haben da ein Generationenproblem geerbt. Und ich finde es auch nicht richtig, dass wir zu feige sind und einfach sagen, wir kümmern uns nicht, überlassen es den nächsten Generationen. Die haben dann eine strahlende Zukunft, aber fair ist das aus meiner Sicht nicht. Gorleben war ja eigentlich schon mal fast rausgeflogen aus dem Rennen, nachdem man festgestellt hat, dass das Deckgebirge nicht durchlässig ist und nicht gewährleistet werden kann, dass wenn sich unten eine Lauge bildet, dass die hohe Sandschicht oben drauf das zurückhalten kann. Warum hat man dann auf diese Forderung verzichtet? Hallo, ich habe Sie nicht verstanden. Den ganzen Text nicht? Bitte nochmal, ja, den ganzen Text. Okay, Gorleben war ja schon mal raus. Geht's jetzt besser? Super. Okay, Gorleben war ja schon mal raus im Rennen fast, als man festgestellt hat, dass das Deckgebirge in eine mögliche Salzlauge, wenn sich die unten bilden sollte, nicht zurückhalten kann. Und diese Forderung, dass das Deckgebirge dann dicht ist, wurde dann aufgegeben. Wieso das? Das ist ganz einfach. Also erstmal, ich bin kein Gorleben-Experte, bin ja seit einem halben Jahr jetzt Minister und habe mich intensiv beschäftigt, aber ich kenne nicht die Vorgebiete der letzten 30 Jahre. Es ist nur so, dass auch in Baden-Württemberg und sonst wo immer gesagt worden ist, okay, wir stimmen zu, dass bei uns auch gesucht wird, aber wir möchten Gorleben nicht von vornherein ausschließen. Ich halte es auch für richtig, weil Frage, wie das mit dem Deckgebirge zu beurteilen ist, die war umstritten und die wird man sicherlich klären müssen im weiteren Verfahren, aber den Streit, den kann man jetzt nicht lösen, sondern den muss man dann lösen, wenn der Konsens da ist. Ich möchte im Übrigen, wenn wir den Konsens haben, dass wir dann anschließend auch den Konsens beibehalten, indem wir alle wichtigen Entscheidungen auch zwischen den Fraktionen und Parteien abstimmen, damit alle im Boot sind und niemand dann sich nachher überfahren fühlt. Eine Frage hätte ich jetzt noch zu dem hochradioaktiven Müll, kam gerade noch mal über Twitter. Wird neben den geologischen Endlagern auch darüber nachgedacht, das langzeitmäßig Oberflächen nahe zu lagern? Wir müssen all diese Fragen diskutieren und entscheiden. Ich werde den Teufel tun, mich da jetzt auf eine Variante festzulegen, sondern wir werden den Suchprozess neu organisieren. Dann wird es eine Behörde dafür geben. Es wird ein unabhängiges wissenschaftliches Institut geben. Es wird parlamentarische Begleitgremien geben. Ich habe mich jetzt auch mal getroffen mit einigen der Bürgerinitiativen aus der Region und werde auch zu denen hinfahren. Wenn ich jetzt anfangen würde, da konkrete Vorschläge oder Ansichten zu äußern, dann würden wir wahrscheinlich den Konsens es gar nicht mehr schaffen. Deshalb, ich vertraue darauf, dass das, was ich mit Jürgen Trittin und mit Sigmar Gabriel besprochen habe, dass das ehrlich und ernst gemeint ist. Und wenn das so ist, dann können wir im Februar zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Und die wird dann ja auch öffentlich gemacht, wenn sie in den Bundestag eingebracht wird. Herr Minister, ich hatte eben gerade gesagt, dass die Piratenpartei sich gegen Fracking ausgesprochen hat. Wie stehen Sie denn persönlich zu einem Verbot von Fracking? Und wenn Sie gegen ein Verbot sind, warum sind Sie dagegen? Ich bin nicht generell gegen ein Verbot. Ich bin auch nicht generell für ein Verbot, sondern dass man die Fragen, die es da gibt, klärt. Ich habe ein Gutachten machen lassen vom Umweltbundesamt und vor 14 Tagen habe ich ein internationales Kolloquium durchführen lassen zu dem Thema. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass so wie der Stand der Technik heute ist und so wie die Flüssigkeiten sind, die heute benutzt werden, Fracking in Trinkwasserschutzgebieten auf gar keinen Fall gemacht werden sollte. In anderen Gebieten sollte es sicherlich nicht ohne eine Umweltverträglichkeit gemacht werden. Insofern muss man also gucken, ob die Gesetze geändert werden müssen. Das halte ich auch für sinnvoll. Und das Dritte ist, dass für die Frage, ob überhaupt jemals in Deutschland Fracking geben soll, noch sehr viele Fragen beantwortet werden müssen. Wir müssen zum Beispiel genau wissen, wie die Chemikalien, die eingesetzt werden, zusammengesetzt sind und ob es Möglichkeiten gibt, da möglicherweise auch weniger giftige Substanzen einzusetzen. Das alles ist im Klärungsprozess und deshalb wünsche ich mir eigentlich, dass die Unternehmen und die Länder, Bundesländer daran festhalten, dass es im Augenblick kein Fracking gibt, bis all diese Fragen im Bundestag geklärt sind. Ja, Bernd, Jürgen, Guido, wie steht denn die Piratenpartei oder wie steht ihr denn dazu? Meint ihr denn, dass das Fracking in Bundesländerhand gehört, also der Bund dort die zentrale Rolle spielen und wie bewertet ihr denn die Ausführungen von dem Minister Altmaier? Das sind doch eigentlich, hört sich so an, als ob man Fracking ermöglichen wird, nicht verhindern möchte. Was sagt ihr dazu? Also ganz generell betrifft es die Bürger vor Ort, weil das ist ihr Grund und Boden letztendlich. Das ist ihr Problem, da was passiert. Das heißt, die müssen ganz massiv in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden. Und prinzipiell zu Fracking, das ist eine Methode, fossiles Gas nutzbar zu machen. Da gibt's gerade in den USA, sind die Zahlen ja bekannt worden, für ein paar hundert Jahre noch hinreichend Vorräte, dass man da weiter verschwenden kann. Und insofern ist Fracking eigentlich eine Methode, die Lebensdauer einer Industrie, eine Energieversorgung zu verlängern, die wir eigentlich nicht bevorzugen, im Gegenteil, die wir eigentlich möglichst schnell beenden wollen. Das heißt, da gibt es mehrere Komponenten, generell gegen Fracking als Vorhaben hier zu sein. Ja, zum einen widerspricht Fracking eigentlich der Energiewende, weil die Energiewende erfordert ja nicht neue fossile Quellen, sondern eine Abkehr davon. Und zum anderen gibt es noch mehr Probleme, außer vergiftetes Wasser, das man nach unten pumpt und vergiftetes Wasser, das dann wieder hochkommt, also auch das Lagerstättenwasser. Zum Beispiel versagen innerhalb von den ersten 15 Jahren bei 40% der Bohrlöcher außenrum die Zementumwandlungen und dann können auch Stoffe außen an der Bohrung entlang aufsteigen in wasserführende Geschichten und das kriegt man überhaupt nicht in den Griff. Das ist ein bekanntes Problem, das kennt man bei Bohrungen grundsätzlich, wird aber irgendwie hier bei Fracking überhaupt nicht angesprochen. Da geht man immer aufs Gift in dem Frackwasser aus und sagt, ja, wir haben in Aussicht, das in Zukunft vielleicht ungiftig zu machen. Aber ich denke, es sprechen so viele andere Punkte und Probleme noch dagegen, dass man das nicht machen kann. Auch dann, wenn man das Lagerstättenwasser abführt durch Rohrleitungen wieder, haben wir in Niedersachsen auch schon jetzt erhebliche Probleme, auch mit Benzolen in den Äckern. Also ich halte das für unverantwortlich, das zu tun. Und ich halte es für unnötig. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Nur noch den Gedanken zu ergänzen an der Stelle, dass wir einerseits im Bereich Chemikalienrecht auf der EU-Ebene ja seit einigen Jahren mit der REACH-Verordnung ein gigantisches Regelwerk haben, was also praktisch alle chemischen Stoffe bis ins Kleinste reguliert. Und da haben wir dann plötzlich einen Bereich, wo Unternehmen halt ohne Inhaltsdeklaration riesige Mengen in den Boden verpressen können. Das passt nicht zusammen. Ja, deshalb sage ich auch, es muss alles bekannt gemacht werden. ExxonMobil hat einiges schon veröffentlicht im Übrigen. Die haben auch Bürgerbeteiligung gemacht. Das ist dringend notwendig. Ich habe, wie gesagt, keine abschließende Meinung darüber, ob Fracking eines Tages eingeschränkt oder gar nicht in Deutschland gemacht werden kann. Aber ich weiß ganz bestimmt, dass es nicht in Trinkwasserschutzgebieten gemacht werden soll. Und deshalb sollte man damit vielleicht anfangen, das zu verbieten. Im Übrigen wird man auch mal sehen müssen, welche Erfahrungen bei unseren Nachbarländern gemacht werden. werden. Das Gas ist 200 oder 300 Millionen Jahre lang in der Erde schon eingeschlossen. Und wenn es jetzt noch 2 oder 3 Jahre länger dort liegt, dann wird davon die Welt nicht untergehen. Ich bin für einen sehr gründlichen Prozess. Aber ich weiß auch, dass es halt eben viele Menschen gibt, die sagen, wenn überall die Abhängigkeit von Gasimporten verringert wird, indem man solches Gas nutzt und Deutschland als einziges Land vielleicht nicht macht, dann haben wir auch ein Problem. Und deshalb sage ich, wir müssen schrittweise vorgehen. Wir müssen alle die offenen Fragen, auch das, was jetzt gesagt worden ist, mit den Beton teilen. Das muss alles diskutiert und geklärt werden. Und erst dann kann man entscheiden, ob es irgendwann in Deutschland Fracking geben kann oder nicht. Ja, ich würde da gerne nochmal kurz nachsetzen an der Stelle mit der Frage, halt, wo das Gas herkommt, beziehungsweise die Abhängigkeit vom Gas. Die können wir natürlich auch dadurch reduzieren, indem wir die ganzen Gelder, die jetzt in irgendwelche Erweiterungen von fossiler Industrie gehen, indem wir das in nachhaltige Technologien investieren, hätten wir eigentlich sehr viel mehr von als gesamte Volkswirtschaft. Okay, ich glaube, da muss ich jetzt keinen Kommentar machen, oder? Nein, Sie können auch ganz entspannt einmal zuhören. Ich glaube, mein Namenskollege Bernd wollte noch was sagen. Ja, wir hatten ja jetzt unheimlich viele Themen so mal angeschnitten und insgesamt müssen wir ja uns zurückerinnern, vor 12 Jahren grob, wie das mit dem EEG losging, wurden ja von Experten oder auch von Chefs großer Energieunternehmen mal gesagt, so Windräder, das sind eigentlich Dinge für einen Kinderspielplatz, aber nicht für die Stromversorgung. Ich weiß nicht, ob sich noch wer an solche Aussagen erinnert. Und andererseits stehen wir jetzt wieder vor einem ähnlichen Punkt mit der Energiewende. Wir haben heute Abend gehört, dass die Kosten auf 40 Jahre gestreckt werden sollen. Es ist also ein langfristiges Projekt, wo noch keiner genau weiß, was es eigentlich noch an Innovationen geben wird. Andererseits stehen Innovationen direkt vor der Tür. Der Herr Altmaier hat von sich aus das Windgas zum Beispiel angesprochen. Audi macht da Versuche. In Baden-Württemberg ist neulich eine Anlage in Betrieb gegangen. Und dann haben wir diesen Netzausbauplan, der genau diese langfristige Sache begleiten soll. Ich habe da selber in dem Bürgerbeteiligungsverfahren ein paar Fragen hingeschickt und habe, um es nicht auszudehnen, als Antwort bekommen, okay, wir arbeiten nur mit den aktuellen Technologien, Sachen wie Windgas und so weiter, das ist vielleicht Zukunftsmusik, berücksichtigen wir gar nicht. Andererseits haben wir so Sachen wie im Osten, wurde auch angesprochen mit dem Windstrom, dass die da mehr bauen wollen. Da bauen wir neue Braunkohleblöcke, also nicht wir, sondern Vattenfall in dem Fall, um einen besseren Wirkungsgrad zu haben. Dafür schalten sie alte Blöcke ab. Machen aber insgesamt mehr neuen Strom und auch mehr CO2-Emissionen als die abgeschalteten Blöcke. Und diesen Strom haben wir ja dann eigentlich für die nächsten 20, 30, 40 Jahre fest im Netz. Und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir den Netzausbau brauchen. Und mich würde da jetzt eigentlich ganz stark interessieren, wie könnten wir dafür sorgen, dass wirklich so ein langfristiges, eigentlich ein Generationenprojekt wie dieser Netzausbau, diese Energiewende, wirklich diese modernen Technologien, die jetzt schon in den Stadtlöchern stehen, angemessen berücksichtigen können. Gerade so Sachen wie Windgas. Ich denke da, dass das zum Beispiel auch eine Lösung wäre für unsere Langstreckenmobilität bezüglich, man kann ja einen Lastwagen jederzeit oder jeden Benzinmotor mit Gas betreiben, aber bestimmten Lastwagen nicht mit Lithium-Ionen-Akkus irgendwie, weil der braucht ja sein Ladevolumen und vor allem sei Ladekapazität in Tonnen eigentlich für die Ladung. Also wie könnten wir da an dem Netzausbauplan wirklich diese Zukunft ein bisschen mit einbauen heute schon? Der Netzausbauplan muss regelmäßig überarbeitet werden und dann muss die Zukunft immer eingebaut werden. Ich habe vorhin gesagt, wir strecken die Energiewende auf 40 Jahre oder 30 Jahre, damit A, die Kosten beherrschbar bleiben, aber B, brauchen wir das auch, um die Innovation zu ermöglichen. Weil es wird derzeit geforscht wie der Teufel an allen Ecken und Enden, aber diese Forschungen, die brauchen von der Universität bis zur Anwendung einfach ein paar Jahre Zeit. Und wenn ich jetzt einfach das Land zu pflastere mit Windrädern, Photovoltaikanlagen, heute gibt, dann wird man in ein paar Jahren eben diese ganzen Innovationen nicht mehr haben, auch gerade im Lastmanagement. Es gibt da tolle Überlegungen, wie man Elektroautos, Elektrobusse einsetzen kann, um in Spitzenzeit den Stromverbrauch zu stabilisieren. Es gibt tolle Überlegungen beim Windgas. Beim Windgas ist nur so, dass es halt eben im Augenblick noch sehr viel teurer ist als importiertes Gas aus Russland. Dafür ist es andererseits CO2-neutral. Und jetzt muss man überlegen, unter welchen Voraussetzungen lohnt sich das. Der erste Teil beim Windgas ist, dass dass man mit dem Windstrom Wasserstoff herstellt, indem man Wasser aufspaltet in Sauerstoff und Wasserstoff. Das ist eigentlich noch das Billigste, was man machen kann. Dummerweise kann man diesen Wasserstoff aber nur in ganz kleinen Mengen ins Leitungsnetz geben, sonst werden die Leitungen spröde, die Schweißnähte vor allen Dingen, und dann haben wir ein Sicherheitsproblem. Deshalb müsste man das Windgas dann umwandeln in Methan, also in Erdgas. Dazu braucht man CO2 aus Biogasanlagen zum Beispiel, aber dann wird es halt eben schon wieder sehr viel teurer. Und dann stellt sich die Frage, können wir uns das leisten und ist es bezahlbar? Wir untersuchen das. Ich bin da mit der Max-Planck-Gesellschaft und mit anderen in sehr engem Kontakt und kümmere mich da intensiv. Und ich hoffe, dass wir in 2 oder 3 Jahren soweit sind, dass wir wissen, in welchem Ausmaß Windgas zur Lösung der Probleme beitragen kann. Glauben Sie, dass die Energiekosten nach der Energiewende höher sein werden, als wenn wir weitergemacht hätten wie bisher mit fossiler Energie? Das wird man nie ganz genau wissen. Ich glaube, dass die Kosten der Energiewende, wenn es richtig gemacht wird, ab dem Jahre 2022, 2023 rückläufig sein können. Ich glaube, dass wir langfristig auch einen Vorteil haben gegenüber Ländern, die sich nur auf fossile Energien verlassen, weil das Erdöl immer knapper wird und das Gas auch nicht unendlich verfügbar ist. Deshalb glaube ich, dass wir mittel- und langfristig einen Vorteil haben. Aber beweisen kann man das zunächst jedenfalls nicht. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass die Energiewende deshalb richtig ist, weil wir einen Beitrag dazu leisten, dass weniger CO2 in die Atmosphäre kommt. Und wenn halt eben es uns gelingt, die Energiewende auch zu exportieren nach Asien, nach Afrika, wo die Sonne viel stärker scheint, dann werden eben auch uralte Kohle-, Gas-, Ölkraftwerke abgeschaltet und durch Windräder und Solarenergie ersetzt. Das wäre dann ein richtiger Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung. Ich habe mir mal die Kosten angeguckt, was es kostet, zum Beispiel einen Windpark zu bauen, mit einer gleichen durchschnittlichen Leistungen wie zum Beispiel ein Kernkraftwerk, und da sind die Investitionskosten für das Windkraftwerk schon günstiger, und das hat ja nachher auch keine Kosten für den Brennstoff. Das heißt, das Einzige, wo ich jetzt sehe, wo wir noch Kostenprobleme haben, wären quasi die Spitzenzeiten, also das, was früher Spitzenzeiten waren und jetzt halt Flautezeiten. Das heißt, die Dinge, wo wir speichern müssen und dann so kurzfristig Kraftwerke anschmeißen müssen. Oder wo sehen Sie Kostentreiber? Ja, also erstmal ist so, ich glaube, dass die Kernkraft in der Tat deshalb keine Zukunft hat international, weil sie zu teuer ist. Wir müssen nach Fukushima so hohe Sicherheitsstandards anwenden, dass es wahrscheinlich sich finanziell gar nicht mehr rächt. Deshalb glaube ich auch nicht, dass in Europa noch viele neue Kernkraftwerke gebaut werden. Das Zweite ist, wenn man die Windkraft alleine isoliert berechnet, dann ist sie natürlich relativ günstig, aber man muss ja mitberechnen, was kostet die Reservekapazitäten, nicht nur für die Spitzen bereitzuhalten, sondern solange wir nicht speichern können, müssen wir Reservekapazitäten in einer sehr hohen Größenordnung haben. Es kann nämlich sein, dass wir im Sommer rund 100% unseres Stroms durch erneuerbare Energien erzeugen, und trotzdem kann es im Februar oder im Januar mal minus 15 Grad kalt sein, und dann arbeiten die Solarzellen nicht, weil dicker Schnee auf den Dächern liegt und die Windräder arbeiten nicht, weil der Wind nicht bläst, sondern Flaute ist, und dann braucht man trotzdem den ganzen Strom, und dafür muss es dann Reservekapazitäten geben. Die paar Biogasanlagen reichen da nicht aus, und das ist das, was halt eben die Energiewende zusätzlich teuer macht, denn wir müssen nämlich bezahlen nicht nur die Windräder, sondern müssen auch die Reservekapazität mitzahlen, die man braucht, damit man sich auf die Windräder verlassen kann. Schnee kann man möglichst wegschieben, aber gut. Also das Problem ist der Speicher. Ab welchem Anteil an erneuerbarem Strom denken Sie, dass wir Speicher in relevantem Maßstab brauchen? Und bis wann wollen Sie diese Quote frühestens oder spätestens erreichen? Ja, darüber streiten die Experten. Also die viele sagen, solange wir unter 40% erneuerbare sind, sind Speicher teurer, als wenn man ab und zu mal ein paar Kilowattstunden Strom nicht ins Netz einspeist. Die Betrachtung wird man aber auch nochmal überprüfen müssen. Ich glaube, wir haben jedenfalls keine Zeit, Dinge auf die lange Bank zu schieben. Wir müssen die Forschung intensivieren. Wir müssen uns anschauen, was bei den Speichern funktioniert und was nicht. Das ist die Herausforderung, damit wir dann, wenn wir es in 5 oder 10 Jahren dringend brauchen, auch welche haben. Denn im Augenblick ist ja so, dass das Tempo der Energiewende sich eher beschleunigt. Und das bedeutet, dass wir dann auch die Ausbauziele wahrscheinlich viel früher erreichen, als es ursprünglich mal geplant war. Deshalb muss die Speicherforschung vorangehen. Naja, auf jeden Fall sollte sie abgelöst werden durch die bisherige Förderung der Sicherheitsforschung in Deutschland. Da stehen wir in vielerlei Hinsicht dem Bemühen der Bundesregierung um erhöhte Sicherheit etwas skeptisch gegenüber. Herr Altmaier, wir kommen, glaube ich, so langsam zum Ende. Ich hätte eine ganz persönliche Frage. Haben Sie sich wohl gefühlt, und welche Position der Piratenpartei werden Sie morgen umsetzen in Ihr Regierungshandeln? Tja, also ich habe mich wohl gefühlt, aber das mache ich eigentlich auf Twitter auch. Und ich habe auch keinen Grund, mein Urteil über die Piraten zu revidieren. Ich habe immer gerne mit Piraten diskutiert, auch wenn ich nicht in allen Punkten mit ihnen übereinstimme. Deshalb bin ich auch in der CDU und nicht bei den Piraten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was ich umsetzen will. Ja, ich glaube, bei ein paar Dingen sind wir zusammen. Zum Beispiel bei meiner Bürgerdividende, für die ich kämpfe. Da hoffe ich, dass ich damit auch den Segen der Piraten habe. Die würde ich gerne umsetzen im nächsten Jahr. Und im Übrigen machen wir jetzt gerade eine Reform des EEG bereit vor. Und da kenne ich eben zu vielen Einzelfragen überhaupt noch keine Position der Piraten. Und deshalb habe ich ja vorhin gesagt, sie müssen mir das zuschicken. Und ich werde mir gerne anschauen oder vielleicht auch dann mal zu einer öffentlichen Veranstaltung die Piraten mit einladen, damit sie sich dort einbringen können. Hallo, AG, Umwelt und so weiter. Macht was. Weil das ist immer das Problem, aber jetzt habt ihr die Aufforderung. Und ich möchte mich jetzt auch nochmal super sehr, sehr, sehr bedanken beim Peter Altmaier, weil ich bin da ja schon ganz lange dran. Und ich hoffe, das können wir auch irgendwann wiederholen. Vielleicht mit einem speziellen Thema, ich weiß es nicht, oder in kleinerer Runde, wie auch immer. Ich fand es ganz toll. Darf ich noch etwas sagen? Natürlich. Darf ich noch etwas sagen? Kira hat ja etwas lange gebraucht, um mich an Land zu ziehen. Das hing aber damit zusammen, dass ich Angst hatte vor dem dicken Engel. Nicht vor der Diskussion, sondern weil ich hörte, man muss da eine Software runterladen und braucht noch ein Headset und all so ein Zeugs. Und so ein Techniker bin ich nun auch wieder nicht. Und als ich jetzt Minister geworden bin, habe ich meinen IT-Menschen gefragt. Und der sagte, es ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir geregelt, haben wir sogar alles im Haus. Und deshalb habe ich jetzt gemerkt, dass es eigentlich gar nicht wehtut. Also es gibt eine angenehme Art zu diskutieren. Also man muss nicht außer Haus und man hat trotzdem eine lebendige Diskussion. Also ich finde es jedenfalls toll. Also es gibt auch einen echten dicken Engel in Berlin-Moabit. Dort kann man ganz gut Bratkartoffeln essen. Falls Sie die Gelegenheit und Zeit haben, würden wir Sie dann auch nochmal zum Bratkartoffeln essen einladen. In einem echten dicken Engel. Das ist ein Restaurant, was sehr berlinerisch ist. Ich will auch nochmal sagen, was meiner sehr für solche Foren spricht und warum die anderen Parteien vielleicht auch sowas zulegen sollten. Wir haben in den Parteien Mitglieder, aber die sind sehr zerstreut und haben unterschiedliche Auffassungen. Und beim dicken Engel ist halt eben so, dass man sich nicht im Ortsverband treffen muss oder im Kreisverband, sondern die Leute können sich aus ganz Deutschland zuschalten. Und für ein Thema gibt es halt eben in einem Bundesland vielleicht nur 2 oder 3 Interessenten, aber die haben dann auch die Chance, dass sie mal zu Wort kommen oder mal mithören können. Und deshalb, glaube ich, ist das schon etwas, wo man sich auch mal überlegen kann, wie man es weiterentwickelt. Und noch schöner wäre es natürlich, man könnte die Teilnehmer sehen. Ich habe ein Buch gekauft, Die Welt in 100 Jahren. Das ist veröffentlicht worden 1910. Und da gibt es Zukunftsgeschichten und einer hat geschrieben über das Telefon in der Westtasche und der hat damals schon die Videokonferenz vorausgeahnt und hat gesagt, wo immer man ist, auf dem Himalaya oder in der Sahara, man wird sich sehen können, miteinander reden können und das wäre dann vielleicht mal für den dicken Engel 2.0, dass man es dann irgendwie auch noch so hinkriegt, dass man sich gegenseitig sieht. Will man das immer? Also ich bin da etwas zurückhaltend. Ich finde das mit der Stimme eigentlich gar nicht so schlecht, weil man kann auch so ein bisschen unordentlich an den Rechner gehen und zwar hochkonzentriert sich in den Haaren wühlen, Notizen machen, doof aussehen. Also es hat auch was für sich, dass man sich nicht sehen kann. Ja, aber es wäre ja auch kein Zwang, sondern nur eine Möglichkeit für die, die mögen. Okay. Also wir haben das genau. Ja, es gibt ja so eine Pseudo-Lösung. Man kann ja einfach ein Foto hinterlegen an seinem Account. Ich sage ja, Mumble ist unsere Zeitmaschine. Damit überwindet man nämlich heute eigentlich schon sehr effizient irgendwie ganz große Strecken in eigentlich kürzester Zeit, indem man sich einfach einwählt. Jeden Abend finden hier eigentlich viele thematische Diskussionen statt, aber auch mal Smalltalk. Und für eine der nächsten Mumble-Versionen ist genau dieses Feature, Herr Altmaier, mit Videoübertragungen meines Wissens schon vorgesehen. Also vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder treffen, gibt's die Möglichkeit schon. Ich bin gespannt. Aber jetzt kann man im Schlafanzug schon hier vorsitzen, also könnte man. Was sicher auch so mancher schon mal getan hat. Ja, glaube ich auch. Aber für Politiker, glaube ich, ist es eine durchaus attraktive Sache, weil ich glaube, die sind auch schon genug unterwegs und haben immer irgendwie und unter Stress. Es ist eine gute Möglichkeit auch für intensive Diskussionen in relativ lockerer Umgebung, also einfach in der eigenen. Ja, ganz, ganz eindeutig. Wobei ich sagen muss, ich finde ja auch schon Twitter super. Dann hört man einen zwar nicht, aber wenn ich in England auf einer Konferenz bin und irgendwo mit meinen englischen Kollegen sitze, dann kann ich gleichzeitig meine Tweets anschauen und die Timeline und sehe, was los ist und kann mich in Diskussionen beteiligen. Das finde ich schon mal einen riesen Fortschritt. Was ich jetzt als Minister eingeführt habe, ist, man kriegt ja irre viele Einladungen und meist reist man dann 3 Stunden an und wieder 3 Stunden zurück und hat einen halben Tag verloren. Und jetzt habe ich schon ein paar mal eine Videokonferenz gemacht, aber live mit den Leuten. Das heißt, die Zuhörer sitzen dann im Raum, der Minister meldet sich, spricht sein Grußwort und die können hinterher Fragen stellen. Das habe ich gemacht mit den kommunalen Unternehmen und mit der deutschen Stahlindustrie und ich habe das Gefühl, es ist relativ gut angekommen. So, und jetzt gibt das Angebot, jetzt gehen nämlich alle in den Gemeinschaftsraum und wenn Sie noch ein Momentchen Zeit haben, können Sie jetzt gucken, was dann die Piraten so übereinander herfallen oder was dann passiert, wenn es nicht so moderiert ist und einfach nur da bleiben, da muss man gar nichts sagen, das kann man als Radio benutzen, was jetzt gesagt wird. Der Altweiher hat aber das gesagt oder warum hast du dir nicht das gefragt? Völlig egal, man kann einfach nur zuhören. Ist eine schöne Sache, wie Radio. Super, ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Ich selber mache mich jetzt vom Acker und schaue mir nochmal an, was auf Twitter diskutiert worden ist. Wow. Tschüss. Tschüss. Jetzt noch hierbleiben, Herr Altweiher. Herr Altweiher, ein bisschen leider. Ja, so, ja. Also 2-3 Minuten bleibe ich noch. Aber ich habe hier noch ganz, ganz viele Mappen liegen, die ich alle bearbeiten muss. Morgen ist der letzte Arbeitstag. Morgen ist Weltuntergang. Insofern ist doch gar kein Thema. Was hier ach so. Das heißt, dann bräuchte ich die Akten gar nicht mehr so machen. Der Herr Machnick hier in Thüringen hat mir gestern gesagt, dass er heute um 18 Uhr den Stift aus der Hand legt und für den Rest des Jahres nichts mehr macht. Das wäre doch für Sie jetzt auch mal eine Alternative, Herr Altmaier. Ja, morgen Abend 18 Uhr mache ich das auch, wenn die Welt bis dahin noch steht. Also ich werde mich auch verabschieden, weil ich noch meine Wäsche aus der Wäscherei abholen muss. Also ich habe ganz private Gründe, keine Mappen. Der Düsenberg hatte doch noch ein Anliegen. Der ist aber mit seiner Frau essen gegangen, mit dem Liedsingen meinst du, aber ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Der hat irgendwas getwittert, dass er mit seiner Frau, das war das Regenwürmchenlied. Ich kenne es leider nicht, ich kann es nicht singen. Ich tue mich auf jeden Fall jetzt mal im Namen der AG Umwelt ganz herzlich beim Minister bedanken und wünsche ihm auch ein sehr angenehmes Weihnachtsfest und ein sehr erfolgreiches 2013. Stimmt, Erfolg kann es ja auch noch sein. Wir twittern bestimmt vorher. Super. Ja, Bernd, Guido, Jürgen, danke für euch, dass ihr euch vorbereitet eingebracht habt. Davon lebt letztendlich die Partei, dass wir Menschen haben, die auch Fachkenntnis haben. Und ich wollte euch einmal ganz an dieser Stelle ganz doll danken, dass ihr euch sofort bereit erklärt habt, mitzumachen und dass ihr letztendlich hier mit euren Beiträgen auch dazu beigetragen habt, dass es hier auch, glaube ich, ein schöner Abend war für uns alle hier. Das lief ganz klasse. Ich bin ganz stolz auf uns. So, jetzt ziehe ich um und wer auch immer, wir können uns ja jetzt alle ins gemeinsamen Raum ziehen. Genau. Ich mache die Abmoderation. Die Aufnahme kann jetzt gestoppt werden. Ich wünsche allen Mitgliedern der Piratenpartei, allen Zuhörern, der Öffentlichkeit, Journalisten und wer sonst noch hier ist, ein schönes Weihnachtsfest. Trefft euch, umgibt euch mit den Menschen, die ihr mögt. Kommt zu einem fröhlichen Start im Jahre 2013 und das war's. Ihr könnt das jetzt die Aufnahme stoppen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.